aufstehen und zu seid hier mit dem König gequatscht und ist die Musik schon zu Ende. Tag, Herr König! Tag. Willst du nicht was erzählen? Nee, ich hab dir doch erzählt. Du hast dir noch erzählt. Ja. Dabei sind sie zu spät gekommen, deine Studiogäste. Ja, du hättest ja ruhig ein bisschen erzählen, weitermachen können. Naja, jetzt wird ja auch nicht mehr bezahlt, wa? Ist schon 2 Minuten über. Hm? Wird auch so nicht jetzt, jetzt aber schnell nach Hause, Fernseher an und morgen wieder die Bohrmilch spritzen lassen. Tschüss, komm schön nach Hause. Tag, liebe junge Menschen. Wobei, ich würde ja lieber Beutelratten sagen. Darf ich ja aber nicht, sagt Dame Edna immer. Aber ich glaube, Beutelratten würde vielleicht viel mehr stimmen, als wenn ich liebe junge Menschen sage. Wie stellt man sich so einen Radiohörer vor? Wahrscheinlich so Flaschenboden, dicke Brillengläser, ein bisschen Hautunreinheiten, verunsichert, die anderen kicken auf Fernsehen oder rennen draußen rum, hä? Tag, Kinder. Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Klar, aber es ist zur Einstimmung, die Musik. Quatsch jetzt hier nur aus Anstand auf die Musik rum, damit ihr das nicht mitschneiden könnt, sondern dass ihr euch die Platte kauft, wobei die wahrscheinlich auch nicht zu kaufen gibt, die Platte. Jedenfalls sollen die ja dran verdienen und tapen ist ja immer Musik killen und dann verhungern die Künstler und das soll nicht sein und darum muss ich jetzt hier rüber sprechen. Tut mir leid. Andererseits könnte man es mit drüber gesprochen auch als Remix definieren. Heute ist ja alles möglich. Mit dem Anfang ist ja mal schwierig bei so einer Sendung. Ich hätte euch ganz anders anfangen können. Ich hab mir gedacht, könntest du zum Beispiel so anfangen? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Und dann dachte ich mir so, Abend sagen und bla bla, was eben so dazugehört. Und dann aber zack, voll eine Musik rangespielt, die mir quasi eigentlich auf den Leib geschrieben zu sein scheint. 'Cause he gets up in the morning and he goes to work at 9 and he comes back home at 5:30, gets the same train every time. 'Cause his world is built on punctuality, it never fails, and he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And his mother goes to meetings while his father pulls the main, and she stirs the tea with counselors while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man, 'cause he's all so good. Klingt erstmal gut, wa? Well respected man, dachte ich, Mensch, warum? Könnte ich da sein? Oder? Die meinen noch nicht die Kings. Werch ein Irrtum. And he hopes to grab his father's root when fate passes on, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he plays a salt to shop, and he goes to the regatta, he adores the girl next door, 'cause he's dying to get at her, but his mother knows the best about the matrimonial stakes, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, ja, und dann habe ich halt so ein blödes, peinliches, also schönes, ein tolles Interview mit Ray Davis von Kings gelesen. Und da sagt er natürlich zu dem Song, andererseits, ich meine, wenn ich jetzt ins Radiomäßig übersetzt, stimmt der fast wieder. Der eigentliche Satz abgewandelt lautet, es gibt immer noch Radiomacher, die in dieser Stadt leben und so tun, als sei Berlin-Brandenburg ihr Club. Den Rest der Menschheit halten sie schlicht für Hörer, für einen Teil der Bilanzen. Das macht mich sauer. Ah, da weiß man dann, ist es jetzt Kritik an der Sendung, dann stimmt's ja irgendwie. Aber der eigentliche Text lautet natürlich, es gibt immer noch Banker, die in dieser Stadt leben und so tun, als sei London ihr Club. Den Rest der Menschheit halten sie schlicht für Konsumenten für einen Teil der Bilanzen. Das macht mich sauer. Das kann ich verstehen. Und jetzt habe ich beschlossen, dass der Song doch nicht mir widmet ist, sondern dass er, sagen wir mal, sozialkritisch ist. Und so eine Songs müssen ja immer wieder im Radio gespielt werden. Jetzt habe ich eigentlich mir überlegt, wirst du mal jetzt heute mal nicht so arrogant in die Sendung grinnen, sondern sagen wir mal richtig versuchen, ganz ihn auf bescheiden zu machen und dich hier so als Demokrat zu inszenieren und vielleicht bevor es eigentlich losgeht mit der Sendung, trotzdem jetzt schon fast mit der Sendung alle zu tun hatte, was ich bisher erzählt habe. Ich weiß, ich rede sehr schnell, aber ich meine, ihr seid junge Menschen, ihr könnt wahrscheinlich noch relativ schnell hören. Dachte ich mir, wirst du mal hier so ein bisschen so tun, wie wenn es demokratisch wäre und sagst, lass die Leute mal anrufen und dir vielleicht Hinweise zur Sendung geben. Ist ja immer ein bisschen ein riskantes Spiel. Dann kommen natürlich Leute, guck da, du Idiot. Und da kann man ja schwer drauf antworten und gleichzeitig cool bleiben. Okay, aber jetzt rufen sie auch zwei an. Vorhin hat der Kinder angerufen, weil ihr natürlich auch extrem disziplinierungsfähig seid. Da mache ich es auch ein halbes Jahr lang, wird in der ersten halben Stunde nicht telefoniert und schon ruft keiner mehr an. Und das ist natürlich eine Sache, da solltet ihr überlegen, ob ihr euch da jetzt diesem Terror, dass ich telefoniere nicht und deswegen ruft ihr nicht an, ob ihr euch dem beugen sollt oder ob man da nicht auch Widerstand praktizieren könnte. Und sagt, okay, der redet nicht mit mir, der geht nicht ran, aber ich rufe trotzdem an, um ihn bloß zu ärgern. Ah, jetzt haben sich vier, aber das ist jetzt natürlich aufgefordert von mir. Ist jetzt kein richtiger Widerstand mehr. Kinder, jetzt könnt ihr nicht mehr stolz sein. Tag. Guten Tag. Wer bist denn du? Ich bin die Nina. Nina, warum hast du jetzt so angerufen, bevor irgendwie überhaupt aufgerufen wurde zum Anrufen? Ist das schlimm? Nö, ist nicht schlimm. Ja. Aber ich wollte dich jetzt bloß nach deiner Motivationslage fragen. Ja, weil du heute... Da müssen doch, sag mal, wahrscheinlich ganz komplexe psychische Prozesse in deinem jungen Mädchenkörper vor sich hergegangen sein. Mhm. Wenn du das so sagst, dann wird das wohl... Nee, das war jetzt eine Frage. Sind da ganz komplexe psychische Prozesse in deinem jungen Mädchenkörper vor sich hergegangen? Ja. Ja, könntest du sie mal beschreiben? Toll. Ja, ich bin ein ganz großer Fan von dir. Ach so? Ja. Na, das ist ja jetzt aber noch kein so komplexer Prozess. Das ist ja doch eher jetzt so... Ist doch egal. Sehr linear, monokulturell. Mhm. Ah, aber du wirst doch, sagen wir mal, vorsichtig kritische Hinweise zur Sendung, Sendungsgestaltung. Könntest du mir vielleicht, ob du mir die geben willst? Zu deiner Sendungsgestaltung? Ja, zu meiner Sendungsgestaltung jetzt. Mhm. Aber darf jetzt, pass auf, weil wenn du hast dich jetzt als Fan eingeführt, jetzt kannst du natürlich nicht hier voll so rumschleimen. Da musst du jetzt ganz vorsichtig sein, sonst sieht das einfach doof aus. Also kommt da nicht authentisch rüber. Wenn du gesagt hast, also ich war jetzt lange Zeit ein erklärter Hasser und Feind der Sendung und Abscheu und Brechreiz und Ausschalten und so. Und dann, aber seit einem Vierteljahr finde ich das richtig gut, das wäre überzeugender gewesen. Ich muss ehrlich gestehen, ich höre das erst seit 3 Tagen wieder. Ich muss ehrlich gestehen, ich mache die Sendung jetzt seit 7 Tagen zum ersten Mal wieder. Ehrlich? Mensch, ja. Habe ich ja Schwein gehabt, wa? Ja. Und da ist es natürlich ganz schwer, sich als Fan zu definieren, oder? Mhm. Ja, ich habe das schon vorgehört, als du es gemacht hast, ne? Ja. Ja, und es hat mir immer gut gefallen. Naja, das ist doch eine Ansage. Ja. Nina, da danke ich dir erstmal dafür. Ja, bitteschön, ne? Tschüss. Die anderen haben wir gleich wieder aufgegeben, liebe junge Menschen. Hallo? Hallo? Ja, Tag, wer bist denn du? Ich bin Uwe. Kennst du mich noch? Uwe? Ich habe damals angerufen. Du kennst mich doch mal, stimmt. Was heißt denn damals? Also, es gibt doch eine Menge damals. Doch Kater 95. Kater 95. Geil gewesen. Ach so, oh Gott, das ist aber auch lange her. Das ist richtig lange her. 2 Jahre. Ich freue mich, dass ich mit dir wieder mal reden darf. Sag mal, du lass immer noch ein bisschen der Kater 97 beschwert auf deine Zunge jetzt schon Anfang März. Immer noch. Nee, Anfang März noch nicht. Das war im Januar. Ja, dann wisst ihr. Das war 1.1.96. Ey, Herzchen, aber wir haben da jetzt Anfang März. Ach so, naja. Und deine. Ich dachte, und, du erinnerst mich. Und deine Zunge ist doch schon wieder schwer. Naja, okay. Das hört ja doch der Onkel im Radio. Ja, na und? Was haben wir denn da aufgelegt auf die Zunge, dass sie jetzt so schwer ist? Ja, ein bisschen Mythelsaat vielleicht. Was für Zeug? Mythelsaat. Was ist denn das? Mythelsaat? Kennst du nicht Mythelsaat? Nee. Mythelsaat ist ein Gebräu aus Alkohol und Drogen. Ach so. Und das ist richtig easy. So quasi Pilzsuppe. Was? Pilzsuppe? Und da ist man dann voll enthemmt und ja, ruft genau, fast allen Mut zusammen und ruft im Radio an und hofft vielleicht noch eine New York-Reise zu gewinnen. Nee, das habe ja, ich noch nie. Ja, nur weil der Heinz da im Radio wieder redet. Nee, das habe ich noch nie gemacht. Also da habe ich immer nur zugehört. Und Uwe? Ich bin ja auch richtig scheiße, dass da so viele nicht gewinnen. Ja. Wie soll das Uwe, auch gehen? Ja? Uwe, du wirst mir das da jetzt nicht übel nehmen. Jetzt gerade, also wo du in so einem easy, lazy, super lockeren Zustand bist, wenn ich dir das Gespräch jetzt beende und dir Bike dir unterstellen würde, dass du jetzt wahrscheinlich ja keine substanziellen Hinweise zur Sendungsgestaltung geben kannst. Was soll ich denn sagen? Genau das meinte ich, Uwe. Ja, aber das ist großartig, Uwe, wie du das gewissermaßen belegt hast. Voll dumm. Du kennst mich immer noch nicht. Du musst meinen Namen noch mal richtig aussprechen. Ich heiße Ruben. Ruben? Genau, Ruben. Ruben, dann habe ich dir jetzt diesen Gefallen getan. Mehr kannst du an der Stelle glücklich nicht erwarten. Okay, Ruben, gut, danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Weil auch wieder ein bisschen heuchelt war mit dem Dank. Hallo? Hallo, hier ist Katja. Katja. Ja, ich habe mal eine Bitte. Ich brauche mal jemanden, der morgen für mich früh Viva guckt und für mich das aufnimmt. Morgen den Viva-Wecker. Katja, sei da vorsichtig mit so einem öffentlichen im Radio äußerten Bitten. Da melden sich doch immer nur Kinderschänder und so. Ach was. Da muss man echt aufpassen. Nee, glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nein. Ja, naja, aber Katja. Ja? Aber ich kann dir ja nicht weiterhelfen bei der Bitte. Ach Kannst du das nicht für mich aufnehmen? Ja, meinst du, ich setze mich da morgen früh um 8 Uhr vor das Fernsehgerät und kicke Viva? Warum nicht? Na, das würde ich aber auch nicht abends und nicht mitternachts machen. Ich würde das wahrscheinlich auch nicht Mittag und nicht Nachmittag machen. Auch nicht Vormittag und am Spätabend. Warum denn nicht? Oder am Frühabend. Weil ich nicht Viva kicke. Na, was guckst du denn so im Fernsehen? An Katja. Wie? Katja? Ja? Wenn du dich, seit wann guckst du jetzt Viva? Ich krieg das ja nicht, deswegen will ich ja, dass mir das jemand aufnimmt. Was ist denn da morgen überhaupt? Morgen kommt der Viva-Wecker. Und was ist denn der Viva-Wecker? Was passiert denn da? Weiß ich nicht. Da Katja, du wirst ja nicht irgendwas aufnehmen wissen wollen, von dem du ja nicht weißt, was das eigentlich ist. Ja, da kommt was Schickes im Fernsehen und das will ich aufgenommen haben. Katja? Ja? Ich glaube, ich kann dir da nicht weiterhelfen. Nee? Nee. Warum nicht? Katja, und ich sagte jetzt in so einem bescheidenen Ton, dass das nicht allzu arrogant, also dass die Arroganz, die zweifelsohne vorhanden ist, dass die jetzt nicht so durchscheint. Dann kannst du mir ja wirklich nicht weiterhelfen. Nee. Das ist nicht in Ordnung, wirklich nicht. Hm. Ja, Katja, das kannst du aber nicht in Ordnung finden, dass ich dir nicht weiterhelfen kann. Wenn ich dir nicht weiterhelfen wollte, dann könntest du das nicht in Ordnung finden. Du willst mir ja nicht weiterhelfen, das ist es. Ja, ich habe aber gesagt, ich kann dir nicht weiterhelfen. Nee, du willst es ja nicht. Ich weiß, dass du das nicht willst. Katja, ich kann dir nicht weiterhelfen. Ich meine, du hast schon recht, aber öffentlich würde ich im Radio verzeugen, immer nur sagen, ich kann dir nicht weiterhelfen. Nein, gib mir mal deine Nummer, dann rufe ich heute nochmal an. 74 81 110. Nee, ich meine jetzt deine Privatnummer. Katja, wenn ich dir die gebe, was denn? Dann stehen da wahrscheinlich tausende aufgeregter Teenie-Girls vor meinem Fenster. Meinst du? Und rufen und rufen und rufen. Ach, bis Elvis auf dem Balkon erscheint. So erotisch bist du nur auch wieder nicht, das glaube ich nicht. Ah. Du bist eigentlich heute ganz alleine im Radio. So, ich bin heute ganz alleine im Radio. Nein, ich meine so keiner, der dich... Der mir irgendwie den Rücken krault, über die Haare streicht, der mir ein Tässchen Tee bringt und so, alles nix. Ganz alleine hier. Ich kann ja mal vorbeikommen. Ja, zumal ich auch extrem einsam hier bin, kannst du dir vorstellen. Radio machen macht einsam. Sitzt da, hast du Kopfhörer drauf, wie man das eigentlich aus der U-Bahn kennt. Ja, so lauter Autisten, die da sitzen, Walkman, Kopfhörer, die Augen nach innen gedreht, überhaupt nichts mehr mitkriegen. Und so ist Radio machen. Und das Woche für Woche für Woche, jeden Dienstag 3 Stunden. Kannst du dir vorstellen, wie du da autistisch wirst und völlig vereinsamst. Das befriedigt dich. Das befriedigt mich nicht. Hast du wenigstens eine Frau zu Hause? Nicht mal jetzt, sagen wir mal, irgendwas, also nicht mal Zimmerpflanzen. Na doch, Zimmerpflanzen gerade so. Aber keine Frau, kein Mann, keine Kinder, keine Haustiere. Nee. Das Einzige ist ein Fernseher und den schalte ich nicht an. Weil ich irgendwie mal so ein bisschen Widerstand brauche, Widerspruch und deshalb vom Fernsehen nicht zu erwarten. Warum? Naja, generell. Na, weil Fernsehen will doch immer gefallen. Kick mal, Viva hat sich so bei dir eingeschmeichelt, dass du kennst das ja nicht, willst du da trotzdem mitgeschnitten haben. Verstehst du, ist ja nicht so, dass du jetzt sagen könntest, ah, Viva ist scheiße, Viva mag mich nicht leiden, Viva arbeitet gegen mich. Sondern die legen ja alle darauf an, dir zu gefallen. Meinst du wirklich? Mhm. Ja? Und da muss man ganz misstrauisch sein. Halte ich immer eher so an Kerle wie mich, die immer arrogant und zynisch wirken, einem über das Maul fahren und leicht, leicht 74 81 110, leicht zu erfüllen, die Fallen nicht erfüllen. Wie alt bist du überhaupt? Oh, Katja, ich glaube, ich bin schon weit drüber. Ich bin schon fast hinterm Verfallsdatum. Erzähl mal. So eklig bist du schon. Katja, ja. Na, sag mal, wie alt bist du? Du kannst ja hier über dem Studio kreisen, die Aasgeier. Wenn ich rausfahre, Hitchcock-mäßig. Sag doch mal, wie alt du bist. Ach ja, das ist doch ein süßes Geheimnis. Mhm. Ich danke dir für deinen Anruf. Bitteschön. Tschüss. Mann, das war auch nicht gerade ein Hinweis zur Sendung. Hallo, da ist da ein Hinweis zur Sendung? Hallo, hier ist Kai und ich habe zwar Viva, habe aber eben nur einen Champ getrunken und ja. Dann nimm jetzt hier gefälligst am Morgen den Viva-Wecker auf für Katja und wie ihr da zusammenkommt, weiß ich auch nicht, das ist mir auch real. Ja? Das könnte ich zum Beispiel machen, ja. Nicht könnte ich zum Beispiel machen, sondern das mache ich jetzt. Das musst du sagen. Das mache ich jetzt, ja. Ja. Wie soll ich denn das jetzt machen? Na, weiß ich auch nicht, da wirst du einen Videorekorder da haben. Ja. Also sag mal nur mit Schmack. Ich weiß ja nicht, wo die Katja da wohnt, da kann ich dir das ja nicht schlecht schicken. Das regelt sich dann schon irgendwie alle. Das schickst du mir, ich kick mir das an und überlege, ob das jetzt der Katja zuträglich oder abträglich ist und dann würde ich dir das weiterschicken. Dann musst du mir natürlich aber schreiben. Aber du willst doch ja, du willst ja nicht aufnehmen, sondern du suchst doch die unmittelbare körperliche Kontaktaufnahme, nehme ich mal an, oder? Nee. Doch, da ist doch so ein pubertäres Drängen in deiner Stimme zu hören. Na, war jetzt erstmal ein Wissensdrängen in meiner Stimme. Ich rufe eigentlich wegen was anderem an. Weswegen rufst du denn eigentlich an? Du kennst doch Prometheus, oder? Ja. Ist da der Aufklärungsgedanke mit drin in, bei dem Prometheus? Meinst du Goethe oder welchen Prometheus ja, meinst den du? Von Goethe. Mann, ich schreib dir doch jetzt hier nicht deine Deutschaufsätze. Nee, das haben wir heute schon gemacht. Ich wollte Ach, das haben wir heute schon gemacht. Ich wollte bloß sicher gehen, ob ich das richtig verfasst habe. Ja. Und Sturm und Drang hast du gesagt? Ja, auch. Gut. Aber Aufklärungsgedanke doch auch, oder? Ey, Herzchen, kannst du mir mal einen Gefallen tun? Ja. Ja, ich muss nämlich mal kurz hier was anderes regeln. Könntest du jetzt einfach mal einfach so zur Unterhaltung der Zuhörerschaft 3 Minuten reden? Meinetwegen halt einen Vortrag über Prometheus. Ja. Ja, das wäre, glaube ich, das so ein bisschen Bildungsansatz, kann ja nicht schaden. Kriegst du das jetzt hin, 3 Minuten Vortrag über Prometheus? Na, vielleicht eine Minute. Und hast du dir dicht im Kopf, hier sitze ich und forme Menschen nach meinem Bilde und so? Das habe ich nicht im Kopf. Nee. Ja, nicht? Wenigstens so zeilenweise an den Anfang? Nein. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst? Und du würde ich dem doch. Knaben gleich, der Disteln köpft, an Eichendich und Bergeshöhen? Ich könnte suchen. Ach, ich könnte suchen. Ich habe doch gefunden, doch. Das musst du so cool... Soll ich vorlesen? Lass ein. Nee, lies jetzt so an, lies eine Strophe vor, interpretier sie, lies die zweite vor, interpretier sie, lies die dritte vor, interpretier sie. Ist das okay? Okay. Ich meine, ich höre zu, aber du musst jetzt irgendwie reden. Aber nicht nur lesen, sondern richtig versuchen, ein bisschen, du stehst jetzt vor der Klasse. Ist das klar? Ja. Okay, danke. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst. Und übe, knabengleich, der Disteln köpft, an Eichen dich und Bergeshöhen. Musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut, und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch Götter. Ihr nährt kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch, eure Majestät. Und David wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. Da ich ein Kind war, nicht wusste, wo aus noch ein, kehrte mein verwirrtes Aug zur Sonne, als wenn darüber wär, ein Ohr zu hören meine Klage, ein Herz wie meins sich bedrängten zu erwarten. Ey, du sollst nicht nur vorlesen, du sollst interpretieren. Naja, da kann man ja eindeutig raushören, dass da voll der Sturm- und Drang-Gedanke hintersteckt, oder? Also, das hört man doch, oder? Sag mal, hält man so einen Vortrag, dass man vor der Klasse steht und dann würdest du jetzt sagen, da, so, und jetzt interpretiere ich mal, hört man doch voll raus, dass da der Sturm und Drang dir gedacht hat. Und dann, oder, wem, an wen hast du dich jetzt gewandt? An den Deutschlehrer, an die Klasse? Sollen die jetzt alle mit dem Kopf nicken? Sollen die aufstehen, Transparente entfalten? Konfetti werfen? Oh Mann, ich hab's gefragt, muss ich da ausreden? Nee, musst du überhaupt gar nicht. Das sind rhetorische Fragen. Du musst mal unterscheiden lernen zwischen sachlichen Fragen, die wirklich eine Antwort haben wollen, und rhetorischen Fragen, weil so Kommunikationsfloskeln sind. Weil nur so ein höflicher Ansatz ist, so tun, als ob man den anderen fragt. Und der soll verdammt mal nicken und nicht die Klappe aufmachen. Also mein Vortrag war jetzt an Leute gerichtet, die schon ein gewisses Grundgerüst an Goethe-Erfahrung haben. Und deshalb braucht man. Sag mal, Goethe-Erfahrung. Jetzt sag mal nochmal, wie alt du bist? Ja, 18. Jetzt sag mal nochmal, wie dein Gymnasium heißt, auf dem du gehst? Die Merian-Schule. Und jetzt sag mal noch 2 andere Gedichte, die du von Goethe gelesen hast. Das ist zum Beispiel dieser Besen da. Zauberbesen. Wie heißt das richtig, das Gedicht? Ja, weiß ich jetzt nicht genau. Die Wünschelrute oder so. Die andere Frage ist Fontane, ist das ein Adler? Fontane? Ja. Der wird doch mit F geschrieben, oder? Johann Wolfgang von Goethe. Theodor Fontane. Was haben die denn? Ist das vielleicht alter märkischer Adel? Hast du dir das schon mal überlegt? Nee. Wie so ein Name zustande kommt? Aber Goethe kannte... Mann. Ich danke dir erstmal für den Anruf hier, ja? Ja, bitte. Also nee, das danken wir jetzt auch wieder geheuchelt. Ciao. Tschüss. Das wird nix mit dem Abi. Das wird nichts mit dem Abi. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen Musik spielen. Habe ich eine schicke neue Platte heute gekriegt. Spiritual Vibes. Da bin ich jetzt ein bisschen rumgesprungen, weil das irgendwie, glaube ich, ganz gute Musik ist. Das ist alle, ich sage jetzt hier, wie die Kollegen machen und hier den Waschzettel vorlesen. Nobukatsu Takemura, der alte DJ. Nee, wir spielen einfach ein bisschen Musik. Das ist schöne Musik, ist bei 99 Records erschienen. Falsch. Ach, kann man eigentlich, dann spielen wir doch jetzt erstmal Syd Barrett, oder? Hä? Den haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Maisie? Maisie. Shirt. May the evening light, his luminous grin put her in a spin. Maisie lay in hold with her emeralds and a diamond beyond reproach. Strode out to meet Maisie in the evening light. Maisie. Sid Barrett, eieiei. 22.31 Uhr. Das bedeutet, dass jetzt Nachrichten kommen, die ihr üblicherweise von dem anwesenden Nachtredakteur lesen lernen, der heute vertretungsweise ein anderer ist. Und wir haben uns beide darauf geeinigt, dass in einem Nachrichtenvorlesewettbewerb, dass ich ihn weit abhängen würde. Ich habe hier also heute die Ehre, das Fritz-Kurzinfo um 22.30 Uhr vorzulesen. Fritz-Kurzinfo. Widerstand im niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg nahm die Spannung im Zusammenhang mit dem Castor-Transport zu. Die 6 Atommüllbehälter stehen bereit, ihre Fahrt ins 20 Kilometer entfernte Gorleben zu beginnen. Mehrere tausend Demonstranten und die zahlreichen Bewohner des Landkreises versuchen, die möglichen Transportrouten zu blockieren. Konflikt. Die albanischen Sozialisten haben Präsident Berisha heute die Bildung einer gemeinsamen Regierung angeboten. Der Vorsitzende der größten Oppositionspartei sagte, Berisha habe dies jedoch strikt abgelehnt. Nach Angaben aus Regierungskreisen rückt die Armee unterdessen auf die südalbanischen Städte Flora und Seranda vor, um gegen die bewaffneten Aufständischen vorzugehen. Auftakt für Deutschland ist offiziell das Europäische Jahr gegen den Rassismus eröffnet worden. Bundespräsident Herzog rief zu Wachsamkeit gegenüber allen Formen der Fremdenfeindlichkeit auf. Es sei nicht genug, nur Betroffenheit über rassistische Auswüchse zu zeigen. Vielmehr müssten Brücken zwischen den verschiedenen Kulturen gebaut werden. Bürokratie. Die Stadt Potsdam will eine russische Familie ins afrikanische Bürgerkriegsland Zaire oder in den Kongo abschieben. Das geht aus einem Schreiben der Ausländerbehörde hervor, das heute bekannt wurde. Sport. Eishockey. In der Meisterrunde spielten Rosenheim gegen Eisbären Berlin 3-6 und Berlin Capitals gegen Kassel 1-4. Wetter. In der Nacht meist klar, 1 bis minus 3 Grad, morgen heiter bis wolkig, Höchsttemperaturen 12 bis 17 Grad. The Crazy World of Fritz präsentiert Kleines Arschloch. Walter Mörs, Arschloch in Öl. Kleines Arschloch. Die Ausstellung zum Film, zum Comic Das Kleines kleine Arschloch. Arschloch. Klassische Werke der Kunstgeschichte neu interpretiert von Blaubeer und Hein Blöderfinder Walter Mörs. Das kleine Arschloch. Vom 7. März bis 4. Mai, immer dienstags bis sonntags im Filmmuseum Potsdam. Präsentiert von Fritz. So, Kinder, jetzt aber wieder ernst. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, hier jetzt nochmal ein bisschen Syd Barrett und danach haben wir dann den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Die Mondreise ist ja eigentlich beendet. Irgendwie muss es anders weitergehen. Na, ich bin jedenfalls gespannt. Ich hab's auch noch nicht gehört. It's an idea someday. In my tears, my dreams. Don't you want to see her prove life that comes of no comes a girl, you and I. Endlich letzter Teil. Genau, was ist echt da, wa? Kurt und Hans sind vor Monaten in einer Klimarakete in Richtung Mondgestartet, um dort Silvester zu feiern. Dummerweise wurde ihnen ihre Klimarakete geklaut, als sie auf einer Kosmos-Tankstelle mal so ein bisschen Pause gemacht hatten. Sie waren also gezwungen, weiter zu trampen und hatten das Glück, dass sie einen Freund namens Johnny mitnahmen, der zufällig auch gerade auf dem Weg zum wahrscheinlich größten Verwandten der Erde war. Die drei konnten sich zwar einigermaßen köstlich amüsieren, indem sie an Bord Johnnys extrem luxuriös ausgestatteten Raumschiffs politische Songs spielten, langweilten sich dann aber doch sehr und beschlossen, einfach unverrichteter Dinge zur Erde zurückzufliegen. Jürgen, machst du mal bitte die Musik etwas leiser? Kann ich hier nicht weiter als im Burik. Was? Kann ich hier nicht weiter als im Burik. Die Musik ist zu laut. Ja, aber das hat schon überhaupt nur Risiken schon bestimmt. Was? Ey, ey. Oder leg wenigstens was anderes ein. Das heißt eher so Punk? Jürgen, wir müssen uns hier konzentrieren. Ja, klar. Mach mal leiser, wir müssen hier programmieren. Ja, kein Problem. Ich bin kein Freund von zu viel so Musik. Du bist ein Freund von Philosophie? Wir müssen hier rausfinden, wie wir möglichst schnell umdrehen können, Jürgen. Inwiefern bist du denn ein Freund von Philosophie? Was? Eine präzise Frage und jetzt eine präzise Antwort von dir? Die Philosophie schweigt, wo die Gerechtigkeit den Verstand verliert, Jürgen. Ach so. Ja. Ja, ja. Ja, klar. Ja, ja, ja. Komm, jetzt mach nicht so viel aufheben, hier so doof, sondern auch die Musik müssen da bitte, ja? Ich bin ein Lebensphilosoph, da bin ich schon durch. Und wir haben ja wieder für und zu viele Köche verderben den Preis und so die zentralen Aussagen eines philosophischen Gedankengebäudes, ja? Wir müssen hier arbeiten. Und Arbeit in Ruhe zu leisten ist Zeitgewinn. Nee, das reicht mir nicht. Alle großen Männer sind bescheiden. Lässig. In welcher Beziehung meinst du das jetzt? Fragen sind nie indiskret, Antworten allerdings schon manchmal. Oscar Wilde. Du hast dich jetzt von mir überhaupt ja nicht aufs Glatteis führen lassen. Das ist gemein von dir. Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Ja, wo meinen? Wo weder Mond noch Sonne dich bescheinen! Mond. Ja, und Sonne. zerhört die also wirklichen Errungenschaften der Raumfahrt, waren alle sowjetisch. Ja, und dass die Amis sich dann nicht entblöden, zwei Menschen auf den Mond zu schicken, das sprach natürlich sehr gegen das amerikanische gesellschaftliche System. Aber bedenke, wir sind Zeugen des Mondfluges. Hätte es nichts gegeben, als dies unsere Generation wäre ausgezeichnet vor allen anderen Generationen. Ich bin mir nicht sicher, dass es nicht möglicherweise sogar die Wahrheit ist. Wenn die Wahrheit zu schwach ist, sich zu verteidigen, muss er eben zum Angriff übergehen. Das ist doch eigentlich eine tolle Überlegung. Ja, lass uns jetzt den Kurs hier programmieren. Ein schöner Gedanke. Oh, aber ganz sauber zu Ende gebracht, die Jungs. Oh. Wolltest doch die Musik leiser machen? Ja. Frau sei bescheuert, die Musik. Ja, das ist ja keine Frage der Bildung, das ist ja eine Frage der Geschwindigkeit. Ah. Wir versuchen auch gerade schnell zu sein. Ja, aber das ist ja dann Ton pro Zeit und ich spreche pro Zeit. Ich kann nur noch an den Philosophen geraten. Woo! Wir haben es geschafft, Jürgen. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, bis an der Stelle zur Erde zurückzukommen, Jürgen. Meinst du? Ja, wir können die Skalierung unseres subjektiven Zeitempfindens derart strecken, dass uns eine Woche wie eine Sekunde vorkommt. Oh. Ja, wir müssen quasi nur unsere Gedanken verlangsamen. Welcher existenziellen Frage der Menschheit hast du dich denn vom letzten Mal mit langsamen Gedanken gewidmet? Warum geht's nicht? Mach die Musik leiser! Ich nehme an, das ist jetzt richtig eine ernsthafte Frage von mir, wa? Das, was die Menschheit ist, preist du am besten an dir! Ja, aber das war jetzt irgendwie ein Buch, was du referiert hast. Ja! Die Argumentation, oder war das jetzt deine Überlegung? Wolf Biermann, wir fangen jetzt gleich an mit dem Experiment! Also ein Experiment macht ja nur Sinn, wenn es auch protokolliert wird. Keine Zeit! Kannst du vielleicht nochmal die Versuchsanordnung nochmal beschreiben des Experimentes? Muss ich einfach entspannen! So Trance. Ja. Und hast du es selber schon mal versucht? Warte, hab doch die Zeit. Get ready, Jürgen. Okay. Ach du Scheiße, was da wohl passiert sein mag. When we first met, I must admit, I felt for you right from the start. Now when we meet, all kinds of things, it seems to upset the apple cart. Don't desert me, out. Please don't hurt me, out. Out. What is this thing called love? Why do they say it makes the world go round? I can't explain the way I feel for you. My feet don't touch the ground. Don't desert me, out. Please don't hurt me, out. Out, out, out. When we first met, I must admit, I fell for you right from the start. Now when we meet, all kinds of things, it seems upset the apple cart. Das waren natürlich nicht die Beatles, das dürfte man gehört haben, trotzdem hat sie verflucht nach den Beatles anhörte und der doch irgendwie doch ein Beatles-Song war. Kinder, kickt nicht Viva, ihr müsst morgen, glaube ich, in HD. Kommen die Ruggles, das waren die Ruggles. Kommt der Ruggles-Film. So irgendwie aus dem Monty-Python-Umfeld mit Eric Idle. Und eine wunderbare Parodie auf die Erfolgsstory der Beatles. Ein großartiger Film, großartige Musik. Wir werden nachher davon sicher noch irgendeinen Song hören. Kommt morgen, glaube ich, 23 Uhr. Und ihr müsst mir in die Hand versprechen, dass ihr euch das alle... Ach, da hören sie gleich auf zu telefonieren. Das müssen wir aufschreiben. Kutten hat wieder wichtig durchgesagt. Prima. Da freut man sich doch, dass so eine Sendung Wirkung zeitigt. Müsst ihr mir in die Hand versprechen, müsst ihr euch morgen alle ankicken. Ansonsten sage ich jetzt mir langsam die Telefonnummer durch. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die Gesetze können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer... Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 1 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So, und jetzt muss ich langsam, glaube ich, mal das Thema erklären, dass wir hier langsam lostelefonieren können. Das Thema heute lautet so kleinere Alltagsirrtümer, Irrglauben, Irrgläuben, den man angehangen, nachgehangen ist, so Fehlassoziationen, die man hatte und von denen man nach 10 Jahren merkte, das stimmt ja nicht, in Wirklichkeit ist es ja ganz anders. Und der Anlass dafür war einerseits diese Dre Davis-Interview von diesen von Kinks und natürlich ein Kinks-Song. Lola, einen Song, wo ich immer dachte, oh, das ist ja sowieso das definitive Liebeslied. Da versucht man beim Lagerfeuer an, wie ich neulich mal in einem Aufklärungsvideo gesehen habe, strategisch bedeutsame Punkte der Frauen mit der Hand zu kommen. Da wird das Licht runtergedreht, da tanzt man langsam so. Da dreht man sich die drei Griffe vielleicht selber auch in die Gitarre und kann mal Lola singen, um sie zu erweichen. Ich hab's sehr spät erst genau hinhört. Hört ihr mir genau hin? Sieht ganz böse aus. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. Vielleicht bin ich der einzige Idiot, aber hört mal ganz genau hin. War kokett von mir. Ich weiß, dass ich nicht der einzige Idiot bin. Draußen sitzt Peter Auerbach. Nein, da, na Peter, so war das doch nicht gemeint, aber der hing demselben Irrglauben an mich. Die letzten Zeilen sind das Entscheidende. Girls will be boys and boys will be girls. It's a mixed up, muddled up, shook up world, except for love. Das war eben schon ein wichtiger Hinweis. I'm glad I'm a man and so is Lola. Oh, bitter! Kinder? Mann, oh Mann, Eiger, auch peinlich berührt, als ich's dann mitgekriegt habe. Tach, wer bist denn du da? Hallo. Hallo? Ja, Tach. Na, du alter Stasi-Spitze, was nimmst du einfach hier ab, du Arschkind? Hey, da ist doch wieder einer von der Ernstmut, den Freund. Ey, das kostet Einheiten, du Kind. 100 Mark. Ja, mich aber nicht. Lola. Ich setze dich auf die Warteschleife, dass es bei dir vielleicht noch ein bisschen Einheiten kostet und telefoniere auf der anderen Leitung weiter. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, wer ist denn da? Teat. Wer? Teat. Teat? Ja. Teat. Wie schreibt man Teat? Hm? Wie schreibt man Teat? T-J-E-E-R-D. T-J-E-E-R-D. Ja. Teat. Was ist denn für ein Name? Das ist ein holländischer Name. Ah. Ich bin ein Holländer. Ja, bedeutet Teat was? Klingt ein bisschen... Nein, ja, Teat, das bin ich. Ja, kann man das übersetzen? Nein. So in Richtung Gerd? Ja, so etwas. Ja? Teat. Tag, Teat. Hallo. Du hast mitgekriegt, worum es geht. Was? Du hast mitbekommen, worum es geht? Nein, eigentlich nicht. Ich habe nur angerufen. Ich bin hier bei einem Freund von mir in Berlin. Ach, und die haben dich wahrscheinlich aufgehetzt und die sagt, ruf da mal an, ohne dir zu sagen, was dich da erwartet. Ja, ja. Ei, das ist natürlich bitter. Wieso? Naja, jetzt muss ich ja ganz vorsichtig und ganz freundlich sein, denke ich, oder? Hm? Wir sind doch alle Europäer. Jetzt muss ich da ganz vorsichtig und ganz freundlich sein. Ja, ja. Tjad, aber du sprichst gut Deutsch, oder? Ja, ein bisschen. Und du verstehst du mich gut? Ja, aber nicht ganz alles. Ey, aber Berlinern ist doch schon fast holländisch, oder? Naja. Naja, so fast, so ein bisschen. Ja, okay. Tjad, die heutige Sendung geht so um elementare Irrtümer. Ich hab zum Beispiel mal gedacht, dass Lola, hast du eben gehört, Kings. Ja, Lola hab ich gehört, ja. Ja, ich hab immer gedacht, dass es ein klassisches Liebeslied ist. Ein so, was? Ein klassisches Liebeslied. Ja, ist es auch. Da ist ein junger Mann und da ist eine junge Frau. Mhm. Ja, ist es aber nicht. Die junge Frau ist ein junger Mann. Naja. Lola ist ein Mann. Wie weißt du das? Ja, weil sagen sie selber. Ja? Ja, die letzten Zeilen heißt, I'm glad I'm a man singt da. Ja? And so is Lola. Naja. Und vorher wundert er sich die ganze Zeit. Luft wie eine Frau und spricht wie ein Mann. Und er ist zwar nicht der Stärkste, aber als Lola ihn umarmt hat, hat sie ihm fast den Rückgrat gebrochen. Schon bitter, oder? Mhm. Kennst du so eine Irrtümer, Tjad? Was? Kennst du solche Irtümer? Warte mal, was sagt er? Ah, was sagt er? Mensch, was hat er gesagt? Irrtümer? Was sei denn das? Error, Mistake, Fehler. Fehler? Ja. Ob ich so einen Fehler kenne? Ja, den du selber gemacht hast. Nein. Nein. Ich mache keine Fehler. Ah, das ist natürlich jetzt eine schwierige Situation, das Gespräch weiterzuführen. Hm? Für mich. Tjad, bedanke ich mich erstmal bei dir, ja? Okay. Tschüss. Doch. Mal kicken, ob auf der anderen Leitung der Idioten ist. Hallo? Ah, der hat Uffi, kick ihn an, war ihm noch zu teuer, hier rumzupöbeln. Hallo, wer ist denn da? Na, das können wir hier leise laufen lassen im Hintergrund und dann telefonieren wir hier wieder weiter. Hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist Christoph. Christoph? Ja, hallo. Kennst du so eine Irrtümer, dass du fest davon überzeugt warst, das und das hat das und das zu bedeuten und dann ist es doch ganz anders? Ja, das war einmal ganz lustig. Na, also, jetzt sag nicht von vornherein, dass es ganz lustig war. Nachher erzählst du es jetzt und dann ist es doch nicht lustig und dann sind alle enttäuscht. Sag, ja. Du kennst es, erzähl es und wenn sie dann hinterher lachen, dann kannst du sagen, Heiko, es war lustig. Ja, es war eigentlich ziemlich doof. Naja, siehst du, eben war noch lustig. Na, ich erzähl's mal, ja. Sag mal erstmal nochmal deinen Namen. Christoph. Christoph, Mann, wir kommen hier völlig durcheinander. Wenn du jetzt was voll, die sind jetzt alle gespannt und wollen wir dir ganz, ganz lustig hören. Naja, ich weiß nicht, ob das so dolle lustig ist. Na, du hast es aber behauptet. Du merkst, ja. Du merkst, wie, dass du jetzt dir relativ wenig Gedanken machst, worüber du redest. Ja, warte mal. Nee, hör mal zu, Christoph. Nicht, na, warte mal. Sondern du musstest warten, musst zuhören und denken, Mensch, der hat doch recht, der Typ, der da im Radio spricht. Du, so habe ich das ja überhaupt noch gar nicht gesehen. Da muss ich ja vielleicht doch mein Leben ändern. Da kann ich dir jetzt nicht mal folgen. Also irgendwie... Christoph, die Frage ist ob du bereit bist, dein Leben zu ändern, nur weil ich jetzt sage. Na, ich weiß ja nicht, was du mir sagen willst. Aber ich hab's doch eben gesagt, Christoph. Ja, das hab ich ja nie verstanden. Ach Mann, Christoph, oh, das ist aber auch schwierig manchmal. Ja, also... Ich hab bloß gesagt, dass wenn man was erzählen will... Ja, ich will ja auch was erzählen. Ja, dann darf man das nicht vorher verraten? Oder ja. So eine Erwartung schaffen, bei dem der zuhört. Bei mir zum Beispiel. Du sagst, ja, das ist ganz lustig. Jetzt bin ich darauf eingestellt, dass das ganz lustig ist, was du erzählst. Jetzt Weiß ich dich darauf hin, dass du gesagt hast, das ist ganz lustig und dann schränkst du ein und sagst, nee, eher blöd. Naja, ich weiß ja nicht, was du davon hältst. Naja, darum sag, erzähl es einfach erst. Und dann sage ich hinterher, das ist aber lustig. Und dann kannst du sagen, siehst du, hab ich mir gedacht, das ist doch voll lustig. Oder ich sage, oh, das ist aber blöd. Und dann könntest du sagen, dachte ich mir, ist doch blöd. Trotzdem, du dir vielleicht gar nicht gedacht hast. Ja, okay, also ich erzähl's jetzt mal. Erzähl's mal. Also es war so, ich war fest in dem Glauben, dass wir eine englische Leistungskontrolle geschrieben haben und hab das locker hingeschrieben, hab mir nichts weiter dabei gedacht. Christoph, ich hab's ja ahnt. Was? Ich hab's ja ahnt. Ja, und dann kriege ich natürlich eine 5, wie es so war. Und die anderen haben mir alle erzählt, oh, das ist ja so schlimm, eine 5 kann deine ganze Zensur verändern und so. Und ich dann, war doch eine Leistungskontrolle, war. Und ich hab's irgendwie überhaupt nicht verstanden, was die von mir wollten. Und irgendwann im Nachhinein ist mir dann eingefallen, dass das eine Klassenarbeit war. Ja, also es war so völlig verwirrend. Ei, ei, ei. Komisch. Das ist ja schlimmer, wenn man eine Frau küsst und dann stellt sie raus, es ist ein Mann, wa? Ja, also... Ja. Nee, ist es nicht? Ja. Darf ich die mal meine Schwester geben? Die hat auch noch so eine Geschichte. Ja? Sag mal, kommt in der Geschichte Leistungskontrolle vor und Klassenarbeit? Nein, also irgendwie hatte das mit ihrem Freund was zu tun. Ich weiß nicht. Oh ja, kommen ja vielleicht doch Leistungskontrolle drin vor. Heb sie mal her. Ja, ich geb sie dir mal. Ja. Hallo, das ist Angelika. Mit dem spreche ich da. Hallo. Hallo. Hallo, mit dem spreche ich da. Ja, mein Name ist Angelika. Also, es ist ein ganz schlechter Empfang hier. Das ist ein ganz schlechter Empfang. Horst, hör bitte auf zu husten. Du siehst doch, dass ich hier telefoniere. Ja, wer ist denn da? Könnten Sie bitte ein bisschen lauter sprechen? Ein bisschen lauter nur. Ne, ich kann Sie ganz schwer verstehen. Was sagen Sie? Was sagen Sie? Also, das ist ein ganz schwieriger Empfang hier bei mir. Was wollen wir jetzt machen? Ja, wer sind Sie denn überhaupt? Wollen Sie mir denn sagen, mit wem ich da spreche? Hallo? Hallo? Mensch, Mensch, färben ein bisschen ab, so die Schwestern auf kleine Brüder. Da muss man echt aufpassen, was man sich so nimmt als Geschwister. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hallo. Tag. Hallo? Katja. Die von eben? Nee. Eine andere Katja? Ja. Oh, super. Das wird heute, glaube ich, die definitive Katja-Sendung. Ja? Ja. Mal sehen, was denkst du, auf wie viele Katjas könnte man kommen in der Sendung hier? Das weiß ich nicht. Na, schätz mal. Bis jetzt, also du bist schon die zweite. Echt? Was würdest du denn denken, das ist eine realistische Zahl? Und durch so ein Gespräch motivieren wir jetzt wahrscheinlich verschiedene Katjen hier anzurufen. Naja, vielleicht 5. 5? Ja. Na, wollen wir uns das mal als Leistungsziel setzen für die heutige Unterrichtseinheit. Ja, okay. So, Katja. Hm? Das Thema der Sendung hast du mitbekommen, ja? Das sind so assoziative Fehlleistungen, Irrtümer, denen man aufgesessen ist, der Glaube an irgendwas, von dem man dachte, na, das ist klar, das ist so, und dann stellt sich raus, dass es doch ganz, ganz anders ist. Ja, also der Irrtum, das ist wahrscheinlich du blöde Stasi-Schwein. Das hast du lieb gesagt, Mäuschen. Ja, ne? Wo haben wir das denn gelernt? Na, bei dem Schicken, der da eben angerufen hat. Echt? Der hat schon voll recht gehabt damit. Ja? Ja. Woher weißt du das? Ich weiß das halt. Ja, woher denn? Ja, aus deiner Stasi-Akte, ne? Ja, kennst du die? Natürlich. Hast du die gelesen? Ja. Sei mal ganz ehrlich. Das kann man ja noch nachholen. Nee, sei mal ganz ehrlich, hast du die gelesen? Ja, muss man ja nur bei der Gockbehörde anrufen. Ja, warum erzählst du denn so einen Scheiß, dass du die gelesen hättest? Ja. Nee, also du kannst ja irgendwie sagen. Ich meine, du kannst ja irgendwas sagen, du kannst ja rumpöbeln, du kannst mich beschimpfen, ist ja kein Problem. Du müsstest nur versuchen, wenigstens ein bisschen zu begründen. Ich nehme an, dass du jetzt gleich auflegen wirst. Warum? Weil du die Regel ist. Ach so? Oder würdest du jetzt drüber reden wollen? Na, lass uns doch drüber reden. Lass uns drüber reden. Hast du vielleicht eine Frage? Oder du weißt ja schon alles, oder? Wie? Hast du vielleicht eine Frage oder willst du irgendwas sagen? Ja, warum hast du das gemacht? Was denn? Ja, so. Ja, das interessiert mich schon mal. Nee, mich würde erst mal fragen, also wenn du schon fragst, dann müsstest du genauer fragen, was habe ich denn gemacht? Ja, was war die Motivation für die Stasi zu arbeiten? Nee, was habe ich denn gemacht? Du hast gesagt, dass ich was gemacht hätte. Müsstest du ja vielleicht ungefähr... Ja, wer hat dir denn gesagt, dass ich für die Stasi gearbeitet habe? Das weiß doch jeder. Woher denn? Aus deiner Stasi-Akte. Aus welcher Stasi-Akte? Ach Mensch, nun komm. Nee, komm, wir wollen es ein bisschen präzise machen. Das ist doch ein wichtiges Thema, oder? Ja. Ja? Veranlasst dich ja, mich ein dummes Schwein zu nennen oder eine Sau oder ein Stasi-Spitzel. Akzeptiere ich ja erstmal. Ich denke, bevor man sowas macht, muss man doch erstmal irgendwie eine Begründung dafür haben. Ja, oder sagen wir eine gewisse Sachkenntnis. Ach, denk mal du darüber nach und dann ist gut. wünsche dir auch viel Spaß und hoffentlich machst du es. Ich hab's dir gesagt, dass du gleich auflegst. Ich hab's dir gewusst. Ja. Ich würde dir jetzt noch, das Knackgeräusch würde ich allen Zuhörern gönnen. Mach. Ich meine, ist es jetzt anmaßend von mir, dass ich nachfrage, woher du das weißt, was du da behauptest? Ja. Das ist natürlich schwer zu antworten, wenn man keine Fragen stellt kriegt. Ist so ohne Knacken verschwunden, das Herzchen. Hallo? Ja, hallo? Ja. Wie geht's dir? Du bist Katha? Wie bitte? Du bist Katha? Katha? Heißt du nicht Katha? Nee, ich heiße nicht Katha. Scheiße. Ja, ich habe nur versucht, möglichst viele Katjas hier zum Anrufen zu motivieren. Nee, hier war eben ein Kumpel von mir, der ist gerade abgehauen, der meinte, du hießest Katha oder so. Okay, Nee, Kuttner. Hä? Kuttner. Ach, Kuttner. Ach, oh, so. Das Thema ist Irrtümer, habe ich gehört? Ja. Ja, und zwar, ich wollte mit ein paar Kumpels zum Blackstreet-Konzert. Wohin? Und ja, der Irrtum besteht darin, dass die irgendwie doch keine Lust hatten. Und jetzt wollte ich mal fragen, ob ich hier durch deine Hilfe die ein bisschen versteigern hier kann. Nee. Wieso denn nicht? Weil es kein Irrtum war und weil es keine Kartenversteigerungssendung ist. Aha. Okay, danke dir erstmal für den Anruf, ja? Ja. Okay, tschüss. Ciao. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja, wer bist du? Ich bin der Nils. Tag, Nils. Hallo, Hallöchen. Ich wollte sagen, ich habe nichts gegen ehemalige Stasi-Leute oder Mitarbeiter, außer gegen die, die ihre Macht ausnutzen. Wen meinst du damit jetzt? Allgemein, also ich habe jetzt keine Namensliste hier. Aber kennst du jemanden? Persönlich? Naja, so, von dem mit, also dem mit unterstellen würdest oder aus der Zeitung oder was ich gehört hat. Nö. Also ich habe das nur von Leuten gehört. Wie machen die denn das? Die machen das mit Geld. Also die kaufen sich irgendwelche Firmen oder Scheinfirmen. Ja. Und versuchen damit zu handeln. Das ist ja jetzt aber irgendwie ein bisschen pauschaler Ansatz, den du da hast. Also der irgendwie konkret kennst du überhaupt ja keinen Fall und sagst, machst jetzt quasi so eine Bekundung, du bist quasi gegen alle, zum Beispiel gegen alle schlechten Menschen, aber kennst es leider keinen. Naja, also ich habe gesagt, also ich bin gegen die Leute, die ihre Macht missbrauchen. Ja. Ja. So, es ist mir egal, ob... Nee, du hast aber vorher von Stasi... Naja, aber vorher war der noch Stasi und jetzt hast du da aber schon verallgemeinert wieder. Für Leute, die ihr jetzt gerade beim Thema Stasi seid, oder nicht? Eigentlich nicht, aber langsam wird es so. Stasi sein. Nun habe ich aber auch kein Problem. Ist auch keine... Ist, können dann wir über Stasi ich, reden. Weil ich ihn gerade erst angeschaltet habe. Ah ja. Welches Thema war denn? Das Thema sind eigentlich so populäre Irrtümer, aber vielleicht sind wir so relativ nah dran. Ja. Gut, Überleg mal, woher kommt denn jetzt für dich, sagen wir mal, dass für dich das Stichwort Stasi so schnell präsent ist für dich? Dass du irgendwann sagst, du bist dagegen, dass so Stasi-Leute dass sie ihre Macht ausnutzen. Weil ich darüber zurzeit gerade sehr oft nachgedacht habe. Viele Freunde von mir oder einige befinden sich zum Beispiel in der Psychiatrie und die Menschen dort werden als krank abgestempelt. Die bekommen Drogen, also Medikamente. Man lässt sie nicht raus. Das hat jetzt aber nichts mit Stasi zu tun. Ich habe die Information, dass da ehemalige Stasi-Leute arbeiten. Oder als, ich sage mal in Anführungsstrichen, Agenten eingeschleust werden, die halt bezahlt werden. Ha. Ja. Ja. Da bist du baff. Ja, nee, das ist natürlich... Ja, was soll man da sagen jetzt? Ja. Also, wo hast du die Informationen her? Die habe ich durch eine Freundin. Und war diese her? Die hat das direkt erlebt. Und ich habe das auch erlebt. Ich war voriges Jahr in der Klapse in Herzberg. Ja, aber haben die da irgendwie ein Brandzeichen oder ein Parteiabzeichen oder was? Dann wären sie ja doof. Naja, aber woher wissen sie dann? ich habe das selbst im Bett erlebt. Also, dass ich wurde zum Beispiel gefesselt. Nee, ist ja klar, dass du unter Drogen gesetzt wurdest. Aber nun wird ja nicht jeder, sagen wir mal, jeder psychiatrisch behandelnde Arzt, dem kann man ja jetzt nicht, weil er Drogen einsetzt, unterstellen, dass er bei Stasi sei, oder? Oder weil er Sächsisch spricht, oder weiß ich mein. Man kann es nicht unterstellen, man muss natürlich beweisen, weil wir leben hier in einem Rechtsstaat. Nee, das meine ich jetzt ja nicht, aber wie kommst du denn dazu, ihm quasi zu unterstellen, dass er, dass das irgendwie Stasi-Leute sind? Weil ich bestimmte Sachen aufschlüsseln kann. Kannst du das mal versuchen, nachvollziehbar zu machen? Soll ich jetzt ein Beispiel aufnehmen? Mhm. Ich bin zum Beispiel festgehalten worden. Aufgrund meiner Informationen, die ich über verschiedene Leute habe. Und das macht man auch bei anderen, die vielleicht sehr autonom sind. Also ich bin auch sehr autonom und vor den Menschen hat man Angst. Weil ich habe zum Beispiel... Warum hatten jetzt dann die Stasi davor Angst? Dann könnt ihr auch sagen, sag mal, ist ja der CIA oder der Mossad oder der libysche Geheimdienst oder der KGB oder der polnische Geheimdienst, ja, oder die Mafia ist das, oder Scientology, oder... Ja. Wieso bist du jetzt auf Stasi gekommen? Also, wenn ich das jetzt erzähle, wird es sehr kompliziert. Na, mach es ruhig kompliziert. Sind ja keine einfachen Zusammenhänge. Ja. Das Krankenhaus wird finanziert vom Diakonischen Werk. Ist ja nur nicht gerade, sagen wir mal, jetzt eine Brutstelle der Stadtsicherheit, oder? Die Stadtsicherheit war früher überall drin. Egal ob in der Partei, in der Kirche, also nach offiziellen Pressemeldungen, jeder Vierte war Mitarbeiter. Aber vielleicht sitzt du selber in der Presse und lanciert so eine Meldung, um sich wichtig zu machen. Ich bin nicht in der Presse. Nee, aber ich meine die Stasi. Die ist auch in der Presse. Also ich meine, inwiefern kannst du jetzt der Presse trauen? Ich traue der Presse nicht. Vielleicht machen sie es, um dich zu verwirren. Ich habe nur gesagt, laut Presseangaben, jeder Vierte, vielleicht jeder Zehnte oder Zehnte. Das reicht ja auch schon, oder? Ah, wenn mir nicht so ganz so schlüssig. Und jetzt hast du da im Diakonischen Werk gesessen und durchgezählt. Hast du gestellt, mehr als Viere, muss einer dabei sein. Also ich habe nicht gefragt, Leute, meldet euch, wer war bei euch oder wer ist oder war früher in der Stadtsicherheit. Das mache ich nicht, weil wozu? Ja, nee, aber wieso kommst du denn jetzt darauf, dass es Stasi ist und meinetwegen nicht irgendein anderer Geheimdienst oder wirklich die Mafia oder, weiß ich nicht. Es hat, irgendeine vatikanische Loge. Oder der weiße arische Widerstand. Wenn ich das jetzt über den Sender bringen würde, würde ich vielleicht einige Leute in Gefahr bringen, das möchte ich nicht. Weil zurzeit leben wir in einer sehr schlimmen Zeit, wo sich irgendwelche Leute aufregen und so weiter und möchte jetzt keine Kettenreaktion in Gang setzen. Ja, naja, dann werden wir auch keine Leute in Gefahr bringen. Wollen wir die Gespräche an der Stelle beenden? Ich will dich noch ganz herzlich grüßen. Ja. Macht so weiter bei Fritz. Ja. Ja. Und bis bald. Okay, danke. Ciao. Tschüss. Der halbautomatische Anrufbeantworter wäre, glaube ich, jetzt bereit, seine Arbeit zu tun, wa? Spielen wir vorher noch eine Musik? Haben wir vielleicht noch mal Chicket Corset? Die Kings würde ich gerne noch mal spielen. Ja, dann spielen wir die Kings und dann kommt der halbautomatische Anrufbeantworter und dann habt ihr auch die, dann seid die Telefonnummer durch, an die ihr euch wenden könnt, weil die Leitungen hier besetzt sind, um da irgendwie Ansagen auf Band zu sprechen. Bis gleich. They seek him here, they seek him there. His clothes are loud, but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds round the boutiques of London town, eagerly pursuing all the latest fancy trends, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is. Oh yes he is. Oh yes he is. Oh yes he is. He thinks he is a flower to be looked at, and polka dots and expertise and strife, but he's a dedicated follower of fashion. They seek him here, they seek him there, in Regent Street and Leicester Square. Army marches on, each one a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. His world is built round discotheques and parties. His pleasure-seeking individual always looks his best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Shop just like a butterfly. It matters of the cloth he uses, thicker as can be, 'cause he's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion. King's dedicated follower of fashion. Ich will vielleicht an der Stelle doch noch, bevor der halbautomatische Antworter kommt, noch mal zur Stasi-Sache sagen. Wenn danach so ein großes Bedürfnis ist, darüber nochmal zu diskutieren, dann denke ich, können wir ja eine Sendung machen. Wer ganz konkrete, unmittelbare Fragen hat, sollte mir schreiben. Ich werde die Briefe dann beantworten. Und wer aber darauf besteht, dass man eine Sendung macht oder unbedingt das Bedürfnis hat dazu, eine Sendung zu machen, der sollte auch schreiben. Und wenn so halbwegs mehr als drei und vielleicht nicht ausgesprochen debile Leute dabei sind, dann machen wir gerne nochmal so eine Sendung darüber. Ansonsten könnt ihr mir gerne schreiben und würde gerne in der Sendung weitermachen zum Thema populäre Irrtümer. Hier erstmal der halbautomatische Anrufbeantworter aus der letzten Sendung. Hallo, hier ist die erste veröffentlichte Fälschung von Lustige Musikanten. Quatsch, kalk nochmal. Das Telefon. Hallo, hier ist die erste veröffentlichte Fälschung von lustige Musikinstrumente. Lustige Telefonmelodien. Heute der Klassiker. Scheiße. Aber was willst du denn hören? Willst du die Geschwindigkeit hören, die ich selber erlebe, die ich in meinem Kopf erlebe, die ich mit motorisierten Hilfsmitteln erlebe oder sonst noch was? Ein Gedicht. Wenn mein Fernseher aus ist und mein Radio ist an und es ist Dienstag, dann höre ich Kuttner von Rückkopplungsmann. Quiek! Und ich wollte noch mal sagen, weil die Geschwindigkeit, die liegt nämlich sowieso am Tempo. Hey, Kuttner, ich wollte nur sagen, das mit der Überschreitung der Lichtgeschwindigkeit im Zug haut so nämlich nicht hin, weil nahe der Lichtgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit nicht mehr additiv. Aber hab ein Paradoxon gefunden, weil wenn man mehr Geschwindigkeit hat, dann steigt ja auch die Masse. Aber hast du schon mal erlebt, dass die schweren Leute schneller sind als die leichten Leute? Ja, hallo, hier ist Jörg, ich wollte mal Kuttner sprechen. Ja, hallo, hier sind die philosophischen sowie chauvinistischen Schottenröcke. Und wir wollten etwas zum Thema Geschwindigkeit sagen. Oh, wir befürchten, dafür sind wir zu langsam. Ja, hallo, hier ist Frank. Weil ich ja blond bin, bekomme ich oft Probleme mit der Geschwindigkeit. Deshalb mag ich den halbautomatischen Anrufbeantworter so. Da kann man sein Tempo ganz... Hey Kuti, wir sind hier ganz alleine und deine Sendung ist voll geil. Zum Thema Geschwindigkeit. Was ja immer schneller wird, sind ja die Computer. Aber nutzen tut's ja nicht, weil die Programme immer umfangreicher werden und die Geschwindigkeit nicht richtig nutzen. Und da finde ich ja sehr passend, aus Murphys Computer ersetzt. Einen kleinen Auszug zum Thema Hardware. Hardware ist der geglückte Versuch, die Fehler der Software vorherzuahnen, vorhandene Irrtümer zu optimieren, zu speichern und mit immer höherer Geschwindigkeit zu produzieren. Ja, hallo, hier ist Ute. Also zur Geschwindigkeit fällt mir was ein. Das Leben kann so schnell vorbei sein, dass man jeden Augenblick genießen sollte. Das heißt, man soll sich Zeit und Ruhe nehmen. Und ansonsten wünsche ich mir nur Geschwindigkeit bei der Arbeit in Behörden, bei der Entscheidung, Bearbeitung von Anträgen und von Politikern. Hi Kuti, ist Martin. Ich wollte zur Geschwindigkeit eigentlich eine Definition mal erzählen. Einer Zeit an ein zurückgelegter Weg. Oder die Geschwindigkeit ist gleichförmig, wenn in gleichen Zeiten gleiche Wege zurückgelegt. Und ungleichförmig, wenn in gleichen Zeiten ungleiche Wege zurückgelegt werden. Vielleicht kannst du damit mal anfangen. Die größte Geschwindigkeit, die es gibt, ist die Geschwindigkeit der Gedanken. Was mir dazu einfällt, V ist gleich S durch T. Das war's lustig, Instrumente Teil 34. Heute ist wohl langsamste Instrument der Welt. Die Ding-Ding-Klangstäbe, sie erzeugen nur einen Ton pro Jahr, sozusagen one beat per year. Aus Zeitgründen hier eine gekürzte Aufnahme. Hallo, Kuttner, du hast hier so ein Thema gewählt diesmal, dass man dich einfach fertig machen kann. Leider habe ich dich nicht erreicht. Bitte ruf mich nächstes Mal an. Ich werde dich fertig machen. Meine Telefonnummer ist 6868319. Nochmal ist Gösters lustige Instrumente. Einige Ding-Ding-Klangstäbe schlagen aus der Art und gehören zu den schnellsten Instrumenten dieser Welt. Die Aufnahme muss extra langsam abgespielt werden, damit man die einzelnen Töne auseinanderhalten. Hallo, hier ist Martin. Ich wollte erwähnen, dass ein Lied von den Goldenen Zitronen fehlt, ne? Hätte das Ferne Millionär spielen können. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Wer ist der halbautomatische Anrufbeantworter? Tja, wer das rauskriegen will, muss ihn anrufen. 721 39 32. 721 39 32 in Potsdam. Potsdam hat die Vorwahl 0331. Spielen wir jetzt nochmal kurz Kings und ich werde mal jetzt den jungen Menschen, der seine Telefonnummer hinterlassen hat, anrufen und versuche mich im Anschluss dann fertig machen zu lassen. Großartigen Kings. Und hier ist Ali. Hallo Ali. Ja, hallo. Ey, du hast angekündigt, mich fertig zu machen zum Thema Geschwindigkeit. Ja, so übermütig bin ich ja nicht. Bin ich bei der Sendung überhaupt? Ja, du bist jetzt hier voll im Radio. Ja, okay, also, na, also ein bisschen übertrieben geredet, ja. Hast du ein bisschen übertrieben geredet? Ja, ja. Was willst du denn dann? So vorsichtig schubsen? Nein, also ich wollte dich nur so ein bisschen reden, ja, ein bisschen Provokation machen, damit du mich anrufst, weil ich nicht so gern anrufe, ja. Ach, um Gebühren zu sparen? Nee, nicht deswegen, sondern es gefällt mir nicht so einfach so stundenlang am Telefon bleiben und da irgendwie so auf Gesprächs warten. Das kann ich mir also nicht so... Ali, das ist aber voll clever, aber andererseits haben wir jetzt überhaupt kein Thema. Ja, also ich... Oder hast du noch einen Nachtrag zum Thema Geschwindigkeit? Ja, ich wollte dich auch was eigentlich über Geschwindigkeit was fragen, ja. Also als ich Kind war zum Beispiel immer... habe ich mir gedacht, was heißt Kind, mit 10 Jahren habe ich mir immer überlegt, die Welt dreht sich immer so pro Stunde 1500 Kilometer. Mhm. Wie kommt das überhaupt, dass so die Blätter nicht an den Bäumen nicht herumfliegen und so weiter? Das ist eine gute Frage. Ja. Da kannst du mal daran was sagen. Weil die Luft mitdreht. Nö, da gibt es einen bestimmten Gesetz, glaube ich, nicht? Nee, die Luft bewegt sich genauso mit wie die Erdoberfläche. Du meinst, der Atmosphäre dreht sich auch, ja. Ja, klar. Ja, aber das kannst du mal ein bisschen so wissenschaftlich erklären. Das ist viel wissenschaftlicher ist es, glaube ich, nicht zu machen. Doch, das, also, da kann man ja was sagen, ja. Willst du das wissenschaftlicher machen? Soll ich ein paar Fremdworte brauchen? Soll ich obsolet sagen? Oder chtonisch? Oder... hast du mal von Gravitationsgesetz irgendwie gehört? Ja. Was ist denn überhaupt das? Du meinst, dass jetzt irgendwie die Atmosphäre auch der Gravitation unterliegt? Ja. Also okay. Ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt wirklich die Gravitation ist. Ja, okay. Vielleicht ansonsten würde ja eine unheimliche Reibung entstehen. Das heißt, sie wird automatisch mitgerissen, unabhängig von der Gravitation. Andererseits entsteht die Reibung natürlich oder hat die ihren Effekt nur dadurch, dass sie auch die Luft dieser Erdanziehung unterliegt und gewissermaßen rangezogen wird an die Erde. Ja, okay. Das hat mit Reibung nicht so viel zu tun, glaube ich. Aber ich frage doch noch ein bisschen einfacher. Wie rum dreht sich denn überhaupt die Welt? Es kommt drauf an, von welcher Seite man kickt. Ah, das ist richtig, ja. Das ist die Frage, wie links oder rechts, ja. Ja. Okay, also. Ali, das war's. Naja, das war eine mäßige Verunsicherung. Ah ja. Ich nehme sie aber mit Wohlwollen zur Kenntnis. Ja, okay. Ali, kennst du denn so populäre Irrtümer? Das ist ja schon fast diese Geschwindigkeitsgeschichte, ist ja eigentlich schon relativ nah dran. Ne? Also du hast es ja als Frage formuliert, aber dass man so bestimmten Glauben hat, von dem man fest überzeugt ist, dass die Erde zum Beispiel eben platt sein muss, war ja ein wirklicher Irrtum oder ein wirklicher Irrglaube, der über Jahrtausende hin Bestand hatte, bis man merkte, dass sie doch rund ist. Die Welt meinst du? Die Welt. Ja, das ist ein Grund, ja, das stimmt. Du meinst, dass er daran hat, sie irgendwie Irrtümer gibt, meinst Nein. du? Nee, ich habe vorhin nämlich, und ich weiß nicht, seit wann du die Sendung hörst, ich habe vorhin einen Song von den Kings im Radio gespielt und der klingt wie ein definitives Liebeslied. Er heißt Lola, ein Mann singt ihn und er besingt Lola und beschreibt eine großartige Frau. Ich habe nie genau hingehört und dachte, ja, ist ein tolles Liebeslied. Da tanzt man da, küsst man die erste Freundin zum ersten Mal und so und habe dann festgestellt, dass der eigentliche Song davon handelt, dass Lola ein Mann ist. Und dass der das singt, am Ende doch einen leichten Schreck kriegt. Ja, okay, aber ich habe das Lied nicht gehört. Ja. Also außerdem über Musik habe ich auch nicht viel Ahnung. Ja. Wovon hast du eine Ahnung, Ali? Also das hat wieder mit Drehen zu tun. Wo kann man überhaupt, ich bin ja Türke, woran hat denn überhaupt die Türken überhaupt die Ahnung? Oh, ich weiß nicht, ob man das so generalisieren kann. Gibt es irgendwas, wovon die Deutschen Ahnung haben? Na, du kannst also um jede Ecke was überhaupt hast. Was essen, nicht? Alter, Döner. Ja, genau, ein florierender Wirtschaftszweig. Genau, ja. Ach, machst du so eine Dönerbude? Nee, also das habe ich auch ja ein bisschen als Scherz gesagt. Ach so. Weißt du überhaupt dann, mit welcher Geschwindigkeit so ein Dönerdrehmaschine oder so dreht? Weiß ich nicht, aber das hängt wahrscheinlich aber davon ab, wie viele Flammen an sind, oder? Das ist auch ja, also pro Minute, glaube ich, 600 Mal dreht sich ja. Nee. Doch. Das glaube ich nicht. 10 Mal in einer Sekunde? Hey, da würde aber abheben, da würden da die Fleischspatzen durch die Gegend fliegen. Also wenn Mann, da haben wir einen Türken am Telefon, der keine Ahnung von Döner hat. Naja, Türken sind ja, weil du immer Bockwurst isst wahrscheinlich. Am Telefon sind die, schlafen sie jetzt schon, ja. Ja. Ey, sag mal, isst man als Türke, isst man da auch immer gerne Döner? Nur also seit 3 Jahren esse ich hier keinen Döner. Warum? Nö, ich weiß nicht, also das gefällt mir nicht mehr. Außerdem die letzte BSI-Geschichte und zweite, das gefällt mir nicht mehr. Ah ja, und was ist die Alternative zu Döner für dich? Also ich esse ganz gerne, außer Fleisch, was überhaupt ist. Ja. Nee, aber ich meine jetzt so imbissmäßig, so ganz auf die Schnelle essen. Aus dem Bus steigen, an den Stand ran und was bestellen. Nee, das tue ich nicht. Hier auf der Straße esse ich nicht gerne. Ach so, überhaupt ja nicht? Ach, das ist aber eine weite kulturelle Errungenschaft, auf der Straße essen zu können. Ja, das gefällt mir. Also das auf der Dreckkante, auf der Straße esse ich nicht. Auf keinen Fall. Wenn, dann eher Kolle Pizza? Pizza esse ich, also nicht am Stehen esse ich auch keine Pizza. Ja. Ja. Essen muss man sitzen, oder? Sonst kriegt man dicke Beine. Ja, nö. Das hat meine Oma mal gesagt, hat Obert für sich. Nee, da bin ich ja ganz empfindlich. Also ich passe ganz genau auf, was ich esse. Ja. Da hilft dann nur wieder Kopfstand. Was isst du denn? Na, alle Mann, hab ich keinen dicken Schädel heute wieder. Also alle mögliche, was man essen kann. Obst, Gemüse esse ich ganz gerne. Orange zum Beispiel. Ja. Ja. Kann ich dir einen Tipp geben? Orange und Brot, türkisches Brot. Das schmeckt ganz gut und das macht keinen Bauch. Ja, kann ich dir einen Tipp geben? Kubanische Orangen, ey. Da lernst du Fingerfertigkeit, du. Weil es ein Insider mit... Ali, danke dir für... ich bedanke mich für deinen Anruf. Ich bedanke mich bei mir für deinen Anruf bei dir. Ja, ich bedanke mich auch, also weil ich mich also so langweilig ist, die ganzen Anrufen warten und deshalb habe ich dich gebeten, dass du mich anrufen solltest. Clever, der Türke hat einen Dreh raus, du. Tschüss, Ali. Okay, tschüss. Hallo, wer ist denn da? Hallo, ach Mann, ich muss ja den Regler aufmachen, hallo. Ja, jetzt alles klar, ja, ich hatte nur freisprechen gestellt. Leberwurst. Du bist Leberwurst, nee, oder? 10 Jahre lang, ach, länger geglaubt. Leberwurst wäre was Vernünftiges. Bis ich irgendwann begriffen habe, dass Leberwurst ja aus Leber sein sollte, was ich niemals essen würde. Das war wirklich so ein ganz krasses Ding. Ach so, du hast so Leberwurst als so einen Gegenstand an sich genommen, der gewissermaßen keine Ursache, keine Vorgeschichte hat und der eben nur Leberwurst heißt, was ein lustiger Name ist, aber was nichts mit Leber zu tun hat. Fleisch halt. Ja. Ich dachte, irgendwelches Gutes. Fleisch, gern gegessen. Sag mal, und wie wann und wie setzt du da die Desillusionierung ein? Das hat ja doch irgendwas mit ekliger Leber zu tun. Als mein Vater irgendwann mal meinte, er findet es ganz schlimm, dass heutzutage in Leberwurst nicht nur Leber drin sein muss. Was dich eher noch hätte versöhnlich stimmen können, dass da nicht nur Leber drin ist. Hätte er gesagt, es ist schlimm, dass heute in Leberwurst überhaupt keine Leber mehr ist, wäre ich ja versöhnlich gewesen. Ja. Aber er sagte, nicht mehr nur Leber ist. Ach Mensch, und du hast gesagt, ach Papi, können Sie nicht die Leber weglassen und nur Sägespäne drin machen? Ist das so ein tolles Erzeugnis. Und ein bisschen was Salami, da weiß ich, dass Augen und Hirn und Zeug drin sind. Ich habe immer in einer schlechten Schlachterei gearbeitet, aber auch nur so 2 oder 3 Tage. Von daher auch irgendwie ein bisschen distanziertes Verhältnis, was dazu ist. Und dann fällt mir immer noch so ein, ich meine, das ist ein übler Kinderwitz ein, aber den fand ich damals sehr prima. Der widerspricht eigentlich deiner Leberwurst-Theorie, wo nämlich der Kunde zur Fleischerin sagt, ja, und dann noch 100 Gramm von der Leberwurst. Und da sagt, die ist keine Leberwurst, das ist mein Finger. Oh. Ich bekomme 3 Pfund gehacktes, dann fahren wir doch nach drüben und lassen sie es wegmachen. Aber jetzt muss ich mir mal überlegen, kapiere ich den oder bin ich wieder zu dämlich dazu? Wahrscheinlich, es war ein kleiner Arschlochwitz. Aha. Die Dame im Fleischerladen, ein kleines Arschloch daneben. Und die Frau, ich bekomme 3 Pfund gehacktes, kleiner Arschloch, dann fahren sie doch nach drüben und lassen sie es wegmachen. Oh, fein. Oh. Passend zum Film. Ja, passend. Vielleicht kommt der Gag ja sogar, wer weiß. Mann, oh Mann, ist schon ein bisschen herb. Sag mal, ist kleines Arschloch noch so richtig angesagt für dich persönlich? Wenn ich richtig schlecht drauf bin, hole ich mir die alten kopierten Comics raus und nach 10 Minuten bin ich wieder voll gut drauf. Ja, ich kann mich nur erinnern, also ich habe es ewig nicht mehr gelesen, aber dass ich so vor 8 oder 5 oder 10 Jahren auch die alten Sachen total super fand. Aber ja, die alten Sachen, ich lese auch nur die alten Sachen, aber ich finde die immer noch total super. Ja. Schwärzer geht's nicht mehr und er drückt doch viele Sachen aus, die ich glaube, so jeder manchmal denkt. Ja. Ja, ich denke mir das so. Ja, oder man traut sich dann eben nicht zu sagen im Fleisch, aber... Ich bin mal gespannt. Hey, danke dir für deinen Anruf. Alles klar. Tschüss. Hallo. Ja, hallo, hier ist Beate. Hallo, Beate. Ja, hallo, also ich wollte erstmal sagen, dass ich das ganz toll finde, dass du die Kings gespielt hast, weil ich die nämlich auch total mag und You Really Got Me, das habe ich sogar mal selbst gesungen in einer Punkband. Hoi, und sag mal, aber wusstest du denn jetzt, wovon Lola handelt? Nee, wusste ich überhaupt nicht. Ich kenne das Lied so vom Hören, aber habe nie genau richtig hingehört. Ja, ich habe auch nie hingehört und habe so als so ein klassisches Liebeslied genommen, so wie bei den Stones im Angie oder irgendwie sowas, weißt du, wo du so ein bisschen so rumfummelst und schmust und sowas. Ja, habe ich eigentlich auch. Also, und dann habe ich mir ein paar Texte erst, also erst vor kurzem erst ein paar Texte angekickt und habe gemerkt, die sind wirklich großartig. Die sind witzig, extrem modern und präzise. Also das habe ich ja nun nicht gemacht, damit kann ich jetzt nicht aufwarten, aber ich muss sagen, von Innix, es gibt auch verschiedene Lieder, wo der Text total genial ist. Also es gibt eigentlich nur selten englische Lieder, wo ich mir das ganz genau also übersetze oder hinhöre auch wirklich, ne? Aber da gibt es teilweise echt so künstlerische Sachen, was man gar nicht unbedingt ins Deutsche übertragen kann, finde ich, weil das so also im Englischen erst richtig schön wirkt. Ja. Aber die erzählen einfach irgendwie Stories, die irgendwie so witzig sind und aber auch wirklich stimmen und genau beobachtet sind und genau. Ich halt nie mitgekriegt. Ich dachte, ja, Kings, so irgendwie so eine 60s-Band ist schon irgendwie klasse, aber meine Chloe, ich werde langsam Kings-Fan. Ja, also ich bin es auch schon auf Dauer geworden. Ich kannte die damals gar nicht. Und dann haben sie mir eine Kassette in die Hand gedrückt und hör die mal an und versuch mal und so. Und nun nach... Sag mal, gibt es da eine Aufnahme von eurer Punk-Version von... Los auf, das ist echt so lange her. Von You Really Got Me? Hast du nicht vielleicht irgendwo noch eine Kassette in der Nähe? Nee, überhaupt nicht. Dass wir mal so ein bisschen drin hören könnten? Nee, kann ich doch nicht original vorspielen, aber das wird's ja bestimmt nicht hören. Nee, aber ob du nicht vielleicht so mal eine kleine elektrische Gitarre in der Nähe hättest? Nee, sowas habe ich nicht. Und am Telefon lässt sich doch leicht Punk machen? Hm? Nee, also eigentlich wollte ich ja auch noch auf was anderes hinaus. Also ich weiß nicht, es ist dir sicherlich unangenehm. Du hast ja diese Stasi-Diskussion ja auch total abgewürgt und so, aber... Nee, du hast sie nicht abgewürgt, aber ich finde es irgendwie schwachsinnig, wenn irgendwelche Leute anrufen, rumpöbeln und dann nichts mehr sagen können und keine Frage haben und ja nicht. Pflegen. Ja, also ich wollte einfach nur noch mal dazu sagen, dass ich es auch total übel finde und vor allen Dingen so junge Leute, ich weiß gar nicht, ob die das alles so nachvollziehen können, was da passiert ist und einfach zu sagen, du blödes Stasi-Schwein oder so. Ja, das ist das Blöde. Ansonsten, Alter, ist ja keine Frage, man kann ja drüber reden, ist ja auch kein Problem. Ja, klar, die sollen bloß irgendwie sagen, was für ein Problem sie haben oder was sie wissen wollen oder welcher Meinung sie sind und nicht pöbeln. Ich denke, dass es für dich auch einfach eine doofe Situation ist, weil ich finde, dass du immer, also dass du bist ja nicht unbedingt immer tolerant, sagen wir es mal so. Aber in dem Moment, wenn Leute dich so beschimpfen, versuchst du mal unheimlich tolerant zu sein und dir das anzuhören, obwohl ich finde, du hast das nicht unbedingt nötig. Also weil ich finde, das ist nicht die Art und Weise, wo man darüber reden muss. Ich persönlich möchte sowas natürlich überhaupt nicht gutheißen, aber ich denke ganz deutlich, also einfach durch meine Schulerfahrung, ich war halt damals Schülerin und so, ne, dass man da total schnell reinrutschen kann, ohne dass es einem bewusst ist. Und ich glaube, das muss einem jedem klar sein. Und ich glaube, man kann Menschen nicht so einfach verurteilen. Also wenn man, weil jede Geschichte ist eine ganz einzelne und man kann das einfach nicht so pauschal sagen. Und man, ich weiß nicht, also dazu müsste man viel mehr darüber wissen. Ich will jetzt die Diskussion nicht mehr anfangen. Wenn mich nur was wurmt, dass es von irgendwie keinerlei Kenntnis getrübt war, die Ansagen da. Ansonsten, wenn jemand das dringende Bedürfnis hat, mit mir zu meiner Geschichte oder generell über Stasi nochmal zu diskutieren, dann soll er mir schreiben an Fritz Kuttner, Postfach 90.9000 in 14482 Berlin. Und dann würde ich gerne eine Sendung dazu machen, weil ich das für ein wichtiges und interessantes Thema halte. Wäre selber gerne ein bisschen besser vorbereitet und würde auch hoffen, dass die Anrufer dann ein bisschen besser vorbereitet sind. Heute jetzt hier so eine Sendung zum Thema hinzurotzen, wäre, glaube ich, irgendwie Schwachsinn. Also, ja, also bringt für die Anrufer nicht, bringt für mich nichts und ist idiotisch. Ansonsten habe ich da keine Scheu vor dem Thema. Das stimmt und ich wollte auch einfach nur mal sagen, dass ich das wichtig finde, dass man... Also, dass ich sowas idiotisch finde und dass ich es wichtig finde, dass allen, also weiß ich nicht, ich möchte es halt gerne mal sagen, dass ich, ich möchte zum Ausdruck bringen, scheiße, habe ich eigentlich alles schon gesagt. Hast du schon gesagt? Ja. Vielen Dank für deinen Anruf, ja? Ja, okay, mach's. Okay, tschüss. Hallo? Wer ist denn da? Ja, der Willi. Tag, Willi. Ach, hörst du mich tatsächlich? Bin ich durchgekommen? Grüß dich. Ja, nicht nur ich höre dich. Jetzt hören hunderttausende verzückter Sprechfunkhörer hören jetzt endlich Willi mal im Radio. Ja, wunderbar. Willi! Eigentlich wollte ich was zu deinem Thema sagen, aber vorneweg wollte ich auch sagen, die Frau vor mir hat mir ja aus der Seele gesprochen. You Really Got Me ist einer der stärksten King-Songs, die es überhaupt nur gibt. Warum? Weil er einfach affengeil ist. Das ist eine gute Begründung. Der ist so super, der ist rhythmisch stark, der kommt wirklich an I Can Get No Satisfaction von Stones ran. Ja? Stimmt, und irgendwie haben sie es aber nie so geschafft, oder? Nee, leider nicht. Wobei, gibt jetzt irgendwie eine neue Kings-Platte halt gesehen, mit so ein paar neuen Mixen und ein bisschen unbekanntem Material. Überleben, ja, vergiss es. Ach nee, du, ich hab dir gesagt, ich hab jetzt zum allerersten Mal, weil ich eigentlich nie auf Texte achte, mir die Texte angekickt, die sind großartig, die sind hochaktuell. Ja, spielst du noch Waterloo Sunset? Sind keine alten Leichen, dann spiele ich auch noch Waterloo Sunset, wenn du dir das wünschst. Eigentlich, nämlich, finde ich eigentlich einer der schönsten Titel von Kings, ne? Ach du Schande, ey, wir sind hier voll über die Nachrichtenzeit rüber, fällt mir gerade auf. Willst du in der Leitung bleiben und ich mach schnell Nachrichten? Ja, kannst du machen. Ja, warum ist Waterloo Sunset einer der tollsten Kings-Songs? Weil er romantisch und schön ist. Ja, und weil der Willi da zum ersten Mal geküsst hat? Das ist ja das Thema der Irrtümer, dazu sage ich nach den Nachrichten weiter. Ja? Okay, dann bleib mal in der Leitung. Und ich werde jetzt versuchen, hier auf die schnelle, flotte Nachrichten vorzulesen, ja? Mach das. Einverstanden? Okay. Bis gleich. Ja, bleib drinne. Nicht auflegen. Bist du noch da? Ja, ja. Ja, gut. Nicht, dass es hier ein Missverständnis endet. Mann, oh Mann, Kinder, 23 Uhr und 36. Info. Polizeieinsatz. Die Sitzblockade von rund 4000 Atomkraftgegnern an der Kastorfer Ladestation in Dannenberg wird nach Angaben der Polizei in der Nacht geräumt. Die Demonstranten blockierten die Ausfahrt aus der Verladestation, von der morgen 6 Kastorbehälter mit Atommüll auf Tiefladern in das Zwischenlager Gorleben fahren sollen. Für den Transport wird voraussichtlich das Tageslicht abgewartet, sagte ein Polizeisprecher. Konflikt. Die albanischen Sozialisten haben Präsident Berisha die Bildung einer gemeinsamen Regierung angeboten. Der Vorsitzende der größten Oppositionspartei sagte, Berisha habe dies jedoch strikt abgelehnt. Auftakt. Für Deutschland ist offiziell das europäische Jahr gegen den Rassismus eröffnet worden. Bundespräsident Herzog rief zu Wachsamkeit gegenüber allen Formen der Fremdenfeindlichkeit auf. Es sei nicht genug, nur Betroffenheit über rassistische Auswüchse zu zeigen. Vielmehr müssten Brücken zwischen den verschiedenen Kulturen gebaut werden. Bürokratie. Die Stadt Potsdam will eine russische Familie ins afrikanische Bürgerkriegsland Zaire oder in den Kongo abschieben. Das geht aus einem Schreiben der Ausländerbehörde hervor, das heute bekannt wurde. Sport, wo ist denn hier der Sportknopf? Da ist der Sportknopf. Sport. Als erstes Fußball. Im UEFA-Pokal spielten Schalke und Valencia 2:0. Eishockey. In der Meisterrunde spielten Rosenheim gegen Eisbären Berlin 3:6. Da freut sich Hellersdorf und Berlin Capitals gegen Kassel 1:4. Da freut sich Zehlendorf, wenn ich das jetzt richtig zugeordnet habe. Wetter. In der Nacht meist klar, 1 bis -3 Grad. Am Tag heiter bis wolkig. Höchstwerte 12 bis 17 Grad. The Crazy World of Fritz präsentiert ein Breakfast am Abend. Billy Bragg. Mit Band. Live in Berlin. Mittwoch, 19. März im Huxleys. Rap. Festgebucht von Fritz. Hinjehen. Billy Bragg is great. Oh, you butcher! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Thema heute ist klar, oder? Ja, so populäre Irrtümer, denen man selber aufgesessen ist, Irrglauben, den man verfolgt hat, bis man feststellen musste, ist ja alles ganz anders, als man dachte. Willi, bist du noch da? Ja, logisch. Hier kommen die Kings. Du musst jetzt ganz laut dein Radio anmachen und ein bisschen die Hand vor Telefonmikrofon halten, ja? Ja, eine Rückkopplung, ne? Waterloo Sunset. Ja, wunderbar. Aber dreh auf die Red. Oh. Willi, bist du da? Ja, logisch. Na? Ja, einfach schön, ne? Mensch, da geht einem das Herz auf, oder? Ich will das ja nicht kommentieren, ich sage nur einfach schön. Ja. Das ist richtig tolle Musik. Ja, ich mache schon mal gleich noch eine Vorschau. Sunny Afternoon wird natürlich auch noch gespielt. Keine Bange, muss man jetzt nicht verrückt werden zu Hause und sagen, man spielt ja das ordentlich. Vorher spiele ich nachher noch einen populären Irrtum von mir, aber jetzt wolltest du über einen Irrtum von dir reden. Nee, nicht von mir, über einen allgemeinen Irrtum. Über einen allgemeinen Irrtum? Ja, den Irrtum zwischen Männern und Frauen. Oh, das ist aber jetzt ein ganz, ganz weites Feld. Ja. Ja, hektarweit. Kannst du aber eigentlich grundsätzlich ganz kurz fassen. Sag ich dir einfach, Männer und Frauen passen nicht zusammen. Und du hast dich jetzt entschieden, schwul zu sein, oder was? Nö. Hast dich für ein Haustier entschieden, oder? Ja, quasi, hast dich für ein Haustier entschieden. Nö, ich habe mich dafür entschieden, ja, mich aus dieser Szene abzuseilen. Ja, ich bin der Meinung. Darf ich mal nachfragen, was das für eine Szene ist, wo sich Männer und Frauen Männer rumtreiben? Und Frauen. Also ich sage dir mal ganz grundsätzlich, dass ich der Meinung bin, dass Männer und Frauen zu dem Zwecke der Fortpflanzung kurzfristig zusammengeführt werden sollten. Sag mal, aber Willi, wenn man jetzt auch ganz schnell wieder nach maximal 2 oder 3 Jahren in ihre Männer- oder Frauen-Ghettos zurückgesperrt werden. Willi, sag mal, das, was du jetzt so kurz als Akt der Fortpflanzung beschrieben hast, ist ja doch irgendwie so eine Aktion in einem bestimmten Zeitraum, nur alle so in Anspruch, ja? Und wenn man jetzt einfach mal die Fortpflanzung durchstreicht, ja, dann bleibt ja doch noch ein bisschen was übrig, was schon irgendwie okay ist, oder? Kurzfristig, ja. Oh Mensch, Willi, da spricht aber voll der enttäuschte Mann aus dir. Und du hast dich jetzt irgendwie auf Onanie verlegt, oder was? Kannst du nicht sagen. Lebenserfahrung. Lebenserfahrung? Ja. Aber Willi, wie sieht denn jetzt dein Sexualleben aus? Ich brauch keins mehr. Ach ja, nicht mehr? Bist du voll drüber weg, altersmäßig, oder was? Ja, denke ich. Nee, glaube ich nicht. Wie alt bist du denn, sag mal? Ja, was denkst du denn? Naja, aber ich meine, Picasso hat es mit 80 noch geschafft. Ja, und hat, glaube ich, seinen Spaß dran gehabt. Kann man, aber muss man nicht. Nee, muss man nicht. Das stimmt, das ist ja auch so ein Leistungsdruck, wa? Überall wird einem ja einredet, dass man müsse. Ja, man und dass man sich vor allen Dingen auch noch irgendwie A4-Latex-Klamotten zulegen muss und so ein Schwachsinn. Ja, dann oder? Geht doch lieber ins Internet. Könntest du dich... Das ist ja nun echt eine Alternative. Ich trage keinen Latexfummel, ich gehe lieber ins Internet. Willi. Ja. Man stell dir mal vor, kick dir mal runter an deinem Körper. Da so ein Latex-Tanga, hä? Gott, der Mümmel, ich bin aus dem Alter wirklich raus. Wie alt bist du denn? Ja, rat doch mal. 45. Richtig. Na, siehst du. Sag mal, da bist du aus dem Alter raus? Halt nicht unbedingt, aber ich kann es so eingrenzen, dass ich sage, naja, muss nicht mehr, ja, es pressiert nicht. Ach, da denkst du so manchmal, ah, jetzt könnte ich doch irgendwie Sex haben. Ach nee, lass mich einen Computer anmachen, oder? Richtig. Ja, oder richtig. In die Küche in Wasser aufsetzen, einen tollen Kräutertee. Wenn ich Idee komme, dann sage ich mir, was ich alles schon erlebt habe, dann sage ich mir, ach Gott im Himmel, das muss nicht mehr sein. Ne? Das ist denn jetzt die andere Idee. Wie? Was ist denn jetzt die andere Idee? Nee, dass ich sage, oh Gott, das muss nicht mehr sein. Ach so. Warte mal, du hast doch ein ganz entspanntes Verhältnis dazu. Was sagst du denn jetzt einem 18-Jährigen? Meinem Sohn? Zum Beispiel. Ach, da sag ich, mach du sagst doch. Ja, Sony, du bist toll, 18, ja? Du bist im Grunde drüber weg. Nee, der ist auch richtig voll drauf, ja. Da muss ich dich auch was fragen, aber kann mir vielleicht auch dein Techniker hinterher sagen, der wohnt nämlich in Lörrach und der ist immer, wenn er in Berlin ist, hört er gerne Fritz, dich besonders gerne und der weiß nicht, wie er dich auf Astra kriegt in Lörrach. Hast du was zu schreiben da und Papier? Ja, logisch. Dann spiele ich jetzt hier zweimal den Trailer, wo der Satellit angesagt wird. Aha, mit Unterfrequenz. Musst du gleich abkürzen. Transponder kommt ja drinne vor, machst du einen T hin? Ah. Und Unterfrequenz machst du in U und dann musst du die Zahlen hinterschreiben, okay? Ah ja, ich höre mal. Hör zu. Wenn Fritz auf Satellit, dann Astra 1B, Transponder 29, Unterträgerfrequenz 8,10 MHz. 29 und U ist 8, wenn Fritz auf Satellit, dann Astra 1B, Transponder 29, Unterträgerfrequenz 8,10 MHz. 8,10 MHz. Das ist doch ein Wort. Das kriegen wir. Ach Gott. Herz. Mein Herz. Willi, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, okay. Okay, tschüss. Future. Hallo? Hallo? Ach, ey, ich muss ja nicht immer vom halbautomatischen Anrufbeantworter nochmal sagen. 721-39-32. Und wer da zum Beispiel wieder mal den Ehrgeiz hätte, jetzt Gösters Lust der Instrumentenkunde Konkurrenz zu machen, der müsste dann da anrufen. Aber selbst wenn er da anruft, wird ihm wahrscheinlich nicht so leicht gelingen. Wie war dein Name? Ich bin der Frank. Frank, Tag. Ein halbautomatischer Anrufbeantworter ist mir schon erstmal irgendwie, find's nicht irgendein Trugschluss. Das ist einfach bloß ein Anrufrekorder, der beantwortet doch nicht. Nee, stimmt doch nicht, ist ein halbautomatischer Anrufbeantworter. Beantworter ist da oben. Ach, das stimmt, Beantworter ist grundsätzlich falsch. Ist ein Anrufaufzeichner müsste das heißen. Ja, oder Anrufrekorder. Oder Rekorder, wenn wir jetzt irgendwie, sagen wir, Neudeutsch reden. Also das ist ein halbautomatischer Anrufaufzeichner. Aber hast du eine Vorstellung, was ein halbautomatisch dabei ist? Das ist nämlich eine tolle Symbiose aus Mensch und Maschine. Also so ein bisschen Cyborg-mäßig. Oh Gott. Im Grunde ganz avanciert, technologisch ganz weit fortgeschritten. Ja, aber der Grund meines Anrufs ist ja eigentlich ein anderer. Ah ja. Ich wollte ja über das Irrtum erzählen. Ja. Den ich ganz oft erlebe bei vielen Leuten, die sagen, wenn sie Millionen meinen, immer Mille, was aber eigentlich 1000 heißt. Ja? Stimmt. Und ach, du selber hast... Oft erlebt? Ja, ja, das kenne ich auch. Aber du selber hast noch nicht dran geglaubt? Nee, ich weiß es ja viel besser. Ach so, aber kennst du nicht auch so Irrtümer, dass du ewig, naja, klar, in dem Fall weißt du es besser, aber dass du selber jetzt an so eine Sache geglaubt hast und das dann doch anders war? Ich habe zum Beispiel mal gedacht, dass Atmosphären Atomsphären heißen, was mir eingeleuchtet hat damals. Nee, fällt mir im Moment nicht ein. Aber sag mal, ihr wart vorhin ein bisschen abgeglitten vom Thema und so, und er hat der Ali, so ein Türke, ja? Der dich da herausgefordert hat, irgendwie so. Ja. Der hatte irgendwie eine Frage gestellt und ich habe auch noch zwei Fragen, die mir schon immer ganz, ganz doll unter den Nägeln brennen. Oh, jetzt bist du gleich wieder in eine peinliche Situation. Ja, auf der einen Seite gebe ich mich immer allwissend, aber das gelingt natürlich nur, wenn man keine Frage gestellt bekommt. Ja, ein Regenbogen entsteht, weißt du ja, wa? Ja. Wegen diesem Prisma oben in den Wassertropfen und so. Ja. Und wenn man jetzt ganz gut sieht, dann sieht man ja manchmal einen da drüber in umgekehrter Reihenfolge der Farben. Wie kommt denn das? Oh, das weiß ich auch nicht. Und der hat dennoch eine Frage, warum wird Milch sauer bei Gewitter? Ich glaube, durch die elektrische Spannung, also durch die Elektrizität in der Luft wird da irgendwie in der Milch irgendwas ionisiert, ja, und dann... Dann ist das ja in gewisser Weise ein faradäischer Käfig, was der sowas eigentlich abschirmen sollte. Ach so, aber im Kühlschrank passiert das vielleicht auch nicht. Das ist eher so eine, ich glaube, das ist eher so eine Bauernregel aus Zeiten, als es noch keine faradäischen Käfige gab, in der die Milch aufbewahrt wurde. Oder hast du festgestellt, dass deine Milch im Kühlschrank bei Gewitter sauer wurde? Ja, naja. Eben, deshalb, ja. Irgendwie. Ja, aber weil das Gewitter 3 Wochen, nachdem du die Milch eingekauft hast, eingetreten ist. Nee. Ach Mensch, ah, jetzt hast du aber doch an dem Lack meiner Allwissenheit gekratzt. Oh, Entschuldigung. Frank, ich danke dir trotzdem für den... Warte mal, ich wollte noch eine Frage stellen. Ich hatte mal vorher Jans Raum... Frank, nicht weiter kratzen, juckt ja nicht mehr. Nee, vorher Jans Raum mal Zeit, ob er das Wort nur... Du hattest doch mal die 5 deutschen Wörter mit NF am Ende mal erwähnt. Kannst du dich noch erinnern? Mm-hmm. Hast du das 5. gefunden? Das ist fiese Dipnophier. Nur 4, alles klar. Gibt nur 4. Aber das Tolle dabei ist, dass also das Wort 5 zu diesen 4 Worten gehört, das ist, glaube ich, das verstärkt dich nochmal. Das ist so eine Art innerer Rückkopplung. Ah ja, alles klar. Frank, vielen Dank für deinen Anruf. Danke auch, ciao. Tschüss. Hallo? Hallo. Wer bist denn du? Ich bin Marcel. Marcel, ein Irrtum, dem du selber so aufgesessen bist, so einen populären Glauben. Da gibt's ein Problem. Ich hatte nicht ganz was zum Thema. Ich würde dir gerne eine Frage stellen. Oh Mann, ich will aber keine Fragen haben. Ja, pass mal auf, dazu müsste ich was sagen. Du bist irgendwie ein kleines Vorbild für mich. Was heißt ein kleines Vorbild? Eigentlich fast ein großes. Naja, belastet, sagen wir mal, ein 1,68 Vorbild. Ja, ist genauso in der Mitte, oder? Also ich selber würde es nicht für klein halten, aber groß ist jetzt sicher auch nicht. Nee, das hat was mit deiner Psyche zu tun irgendwie. Du bist ja im Prinzip ein Psychologe im Radio. Das ist ja unheimlich geil, das finde ich. Das ist auch schön, dass du den Unterschied zwischen Psychologe und Psychopath kennst. Vielen Dank. Ja, und naja, jetzt würde ich mal gerne fragen, wie wirst du eigentlich fertig mit den ganzen, du kriegst ja manchmal bestimmt irgendwelche bestimmten Idioten am Radio oder so, oder sag mal lieber schwere Fälle. Wie wirst du damit fertig? Ich meine, hier durch die Straßen, da siehst du doch auch irgendwie schwere Fälle, oder? Wo? Auf der Straße siehst du auch schwere Fälle. Ja. Ach, ansonsten, ey, ich bin kein Psychologe. Ich bin eher neugierig und denke mal, hey, vielleicht ist heute wieder mal ein ganz geiler Anrufer dabei, der eine ganz tolle Geschichte erzählt. Und dann erzählen Leute so Geschichten, die sind dann schön, und dann gibt's immer irgendwie ein paar Schwachköpfe. Aber das ist doch überall so. Setz dich in die Kneipe, da ist es doch nicht anders. Dann bist du damit einfach so fertig? Ich meine, die Leute, die rufen doch bei dir an, um irgendwelche Probleme loszuwerden, Mann. Nee, stimmt nicht. Darum gebe ich gerne ein Thema vor, sagt, die dürfen keine Fragen stellen und sollen nur Auskunft geben zum Thema, was ich vorgegeben habe. Clever, oder? Man muss bloß die kommunikative Situation definieren und dann hat man überhaupt gar keine Probleme mehr. Im Grunde ist es so eine Arbeit wie, sagen wir mal jetzt, irgendwo im Bezirksamt. Sitzt hinter einem Schreibtisch, lässt sie da durchmarschieren, sagst, ja, können wir machen, nee, können wir nicht machen, den Antrag müssen wir neu ausfüllen, und dann nächste Abend beruhigt nach Hause und verständest keinen Gedanken mehr an die Arbeit, die du tagsüber gemacht hast. Wo jetzt halt, glaube ich, alle Bezirksamtsleiter auf mal gegen mich. Eieiei, das wird wieder toll, wenn ich aufs Amt gehe und versuche, bei Antrag loszuwerden. Ja, cool. Naja, gut. Meine Frage ist so blöd gewesen. Ja. Nö, ach nee, so würde ich das nicht sagen. Naja, das ist bloß, ich habe vorhin auch damit gekriegt mit der Tussi da, die dich angerufen hat, das habe ich meine Erinnerung wegen Stasi und so weiter. Ja. Und wieso nicht? Also mach mal darüber eine Sendung, würde mich auch interessieren. Ich mach eine, wenn wirklich irgendwie Post kommt, also wenn es mehr als 5 sind, so die das Bedürfnis haben. Gib mir mal bitte nochmal die Adresse von Fritz, dass ich da... Postfach 909000 14482 Potsdam. Okay. Muss kurz darauf schreiben, ja? Okay. Gut, also zum Thema habe ich nichts, tut mir leid in dem Fall. Darf ich nochmal die Postleitzahl korrigieren? 14439? Ja, okay. Okay. Gut. Danke für deinen Anruf. Okay, danke, tschüss. Tschüss. Ich muss mal die Nummer vom halbautomatischen Anrufaufzeichner sagen. 721 39 32, ebenfalls in Potsdam, und Potsdam hat die Vorwahl 0331. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hier ist Tobias. Tag, Tobias. Ja, Tag. Da bist du jetzt noch ein bisschen schockiert, dass du direkt begrüßt wirst, oder? Ja. Aber ich dachte, das sind so die elementaren Anstandsregeln, die solltest du vielleicht mal auch immer ein bisschen praktizieren im Radio. Für manche Leute bin ich ja doch ein Vorbild. Nein, ich dachte, du redest jetzt gleich weiter, so nach dem Tag, so dass ich dir erstmal Zeit eingeräumt hatte, und da war ich jetzt ganz schockiert. Dass hey, du bist auch clever. Ja, da war ich aber dann etwas baff. Hm. Ja. ja, dann kann ich eigentlich gleich zu meinem Irrtum kommen. Zu deinem Irrtum, dem du selber lange Zeit angehangen, nach einem, ja, angehangen. Aber sehr lange Zeit. Ja. Also ich bin jetzt 17 und bis zu meinem 16. Lebensjahr, das muss jetzt ungefähr so vor einem Jahr oder so gewesen sein, habe ich noch geglaubt, also war ich fest der Überzeugung, ich habe da sogar bis aufs Messer gestritten, dass Sterne dasselbe wie Planeten sind. Ah ja. Ja. Und dann hast du aber Astronomie in der Schule gehabt und dann hat sich das Rätsel gelöst. Nee, ich hatte keine Astronomie in der Schule. Ich habe wahrlich immer bis aufs Messer gestritten, ja, bis dann irgendwie mal ganz viele Leute auf mich eingeredet haben. Und mir ist davor auch irgendwie nie in den Sinn gekommen, irgendwie mal ins Lexikon oder so zu gucken. Weiß ich auch nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Ja, und dann habe ich es doch mal getan und da stand es tatsächlich, Sterne sind keine Planeten. Und du dachtest also, überall Planeten und eh eine Sonne in der Mitte. Ja, das war ja gerade das, also was mich jetzt so im Nachhinein so schockiert, dass ich das wahrlich mal gedacht habe. Also ich habe irgendwie echt gedacht, dass das Licht ist von unserer Sonne zu den Sternen, also zu den Planeten hin und kommt dann von da wieder zurück. Mhm. Und ich kann heute ehrlich gesagt selber noch nicht dran glauben. Ja. Und du wartest immer noch darauf, dass jetzt möglicherweise die Wissenschaft doch entdeckt, dass es nur doch vielleicht Planeten sind, die Sterne. Wäre natürlich nicht schlecht, dann hätte ich im Nachhinein recht, 16 Jahre lang. Ja, Tobias, du bist ja nun 17 Jahre. Ja. Wenn du jetzt, hast du schon eine Weile zugehört? Ja, doch. Ja, wenn du jetzt also so ein, zwei Kings-Songs hast du vielleicht auch schon mitgehört. Ja. Ja, kannst du damit was anfangen? Von der Musik her, also ich muss sagen, es kommt mir bekannt vor und die Musik gefällt mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und ansonsten hast du so Verhältnis zu Britpop, so Blur, Oasis, Pulp? Ja, nur ich bin nicht gerade ein Fan von, aber man kann es sich schon mal anhören. Naja. Aber die Kings, muss ich sagen, sind irgendwie besser. Also, ohne jetzt zu schleimen, wirklich. Lass dich jetzt nicht die Britpopper hören, du. Da werden die ganz böse. Wie, naja. Na, die Blur-Fans. Nee, das können doch mit so alten Säcken wie den Kings nichts anfangen. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann auch nichts mit denen anfangen. Also jetzt vom Namen, also ich hab's schon mal gehört, gut, aber ich könnte es jetzt ehrlich gesagt nicht mal in eine Zeit einordnen. Ich weiß, Asche auf mein Haupt, aber. Nee, musst du ja nicht. Also musst du ja nicht einordnen können, das ist doch egal. Aber das, was ich gehört habe, gefällt mir, muss ich ganz ehrlich sagen. End60. Die haben die Musik gemacht, da warst du überhaupt noch nicht da. Richtig. Und heute tanzt du danach. Ist doch komisch, wie sich so die Zeiten verschieben, oder? Naja, tanzen nicht gerade, aber... Na, obwohl. Obwohl, wenn man, Tobias. Wenn man eine Freundin hätte, ja, warum nicht eng umschlungen? Aber man kann doch auch alleine so besinnungslos den Kopf hin und her schütteln, so die Eisbärennummern machen. Stimmt. Und die kann man sich gerade trauen, wenn keiner dabei ist. Ja, wenn da jetzt eine Freundin dabei ist, dann musst du ja irgendwie doch so sagen, auf eine gewisse Kontenance achten und zusehen, dass die Füße und die Hüfte so halbwegs im Rhythmus bleiben und dass es irgendwie gefällig anschaut, was man da veranstaltet. Aber jetzt bist du alleine, dreh das Radio laut und hör dir die Kings an und beweg deinen Körper. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Überall schmächtige jungen Körper, die sich jetzt im Rhythmus der Kings vom Radio red wiegen. Großartig. ist das nicht schön? Der Kollege Auerbach hat voll zu tun. Die Leute freuen sich über den Kings und versichern, dass die Kinder schon im Bett liegen, aber dass sich erwachsene, ausgebildete, durchaus von Spuren des Biers gezeichnete Männerkörper jetzt durch Berliner Brandenburger Wohnzimmer schleudern. Hey, schleudert weiter, ihr Körper. Dann werden wir noch ein bisschen Kings spielen. Jetzt kommt aber wieder ein wichtiger, diese Sendung ist ja auch mal mit einem gewissen Bildungsauftrag ausgestattet und fühlt sich ihm verpflichtet. Jetzt kommt eine wichtige Kategorie, die ich letzte zwei Mal leider vergessen habe. Deutsch für Deutsche, kann man schön genau zuhören, sind kurze Hörspiele, die in diesem Fall mit einer wichtigen und hochinteressanten und hochbrisanten Frage beginnen. Dann entfaltet sich so ein inneres Panorama, sagen wir mal, einer Welt, die geboren wurde aus einer Welt, die der Deutschlehrer Fantasie quasi entsprungen ist, um das Ganze dann in so einem surrealistischen Gedicht enden zu lassen. Da werden nochmal die entscheidenden Vokabeln wiederholt und man denkt wirklich, man ist bei den Surrealisten gelandet und hat einen ganz großen Text erwischt. Deutsch für Deutsche. Wo wohnt Karin? Sie wohnt in Berlin. Das ist das Wohnzimmer. Es ist groß. Rechts steht der Tisch, links steht der Schrank. Wie gefällt Ihnen der Sessel? Sehr gut. Er ist modern. Der Sessel ist gelb, die Liege ist nicht gelb. Kinder, eine irre dramatische Spannung, der oder? Der Sessel ist gelb, der Sessel ist grau. Im Hotel. Bitte, ist ein Zimmer frei? Ja. Mit Bad oder ohne Bad? Wie viel kostet ein Zimmer mit Bad? Mit Bad 9 Mark, ohne Bad 6 Mark. Gut, ich nehme das Zimmer mit Bad. Lila, Liege, links, Leipzig, Familie, blau, gelb. Schulz, hell, Sessel, Hotel, wie viel? Rechts, Karin, frei, drei, groß, grau, braun, Schrank, Mark, modern, schwarz. Regal, Rolf, Berlin. So, Kinder, das war's. Haben wir wieder eine Menge gelernt, oder? War doch auch eine großartige Zeile. Familie Blau, Gelb Schulz. Hä? Das ist Poesie, wie sie heute Kinder mehr zu schreiben versteht. Tag, wer bist denn du? Ja, moin moin, ich bin Michael. Moin moin, Michael. Ja, ich wollte dich über Ihren Irrtum aufklären, der bei deiner letzten Sendung dir irgendwie unterlaufen ist. Ach, jetzt wird dir an der Sendung rumgekrittelt? Hehehe. So, vielleicht war das auch eine gezielte Irreführung. Das kann natürlich auch sein. Ja, würde ich gleich mal vom Vorhinein als Schutzbehauptung aufstellen wollen. Nee, da hast du irgendwie, da ging es um die Tosneller Allee und Straßen und so. Ja. Und dann war da irgendwie abgedriftet in Richtung Narbengeschichten und so. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Aber das war jetzt wieder, das war irgendwie Welt aller Erde-Sendung vor 2 Wochen quasi. Ja, ja, mit genau. Johnny, richtig. Grünau. So, jedenfalls wegen Straßen und so. Und da hast du dann irgendwie so ein Ding kicken lassen, wenn du eine Straße hättest und dann würdest du da mit Merchandising und so weiter. Ich weiß nicht, weißt du noch so? Ne, kann ich mich nicht erinnern, aber ich, ist so gut, großsprecherisch, das könnte schon durchaus von mir kommen. Das gibt da eine Kuttnerstraße. Das habe ich doch gesagt. Ach so? Ja, das habe ich gesagt, das ja, weiß ich. In München gibt das. Nee, in Berlin gibt es ja eine. In Berlin auch? Erich-Kuttner-Straße. Also in München gibt das auch eine. Ach, in München auch? Ja. Das ist, an, habe ich gar nicht gedacht, dass der Bayern mir so gewogen ist. Nee, der ist der einzige Ort. Ich habe das gelbe Buch da kurz mal durchgekickt und war der einzige Ort, außer, naja, also Berlin weiß ich jetzt nicht, aber München ist das einzige Ding, wo ich gefunden habe, eine Kuttner-Straße. Ja, mein Lieber, in Berlin auch. Ja, ich denke, ich werde da bald mal Führung machen durch Straßen, die nach mir benannt sind. Wobei das ist natürlich ein weiter Fußweg von Berlin nach München. Nee, dann hatte ich das irgendwie falsch. Dann war das ein Irrtum von mir. Okay, dann. Gut, super. Dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf, ja? Okay, tschüss. Okay, tschüss. So, Kinder, ihr sollt aber eure Irrtümer erzählen und nicht immer versuchen, mich irgendwelcher Irrtümer zu überführen. Darf ich mal hier die, vielleicht, wer ist denn da? Hier ist der Tom. Wirst du mir wohl nicht ins Wort fallen? Na, du hast sie gefragt. Ist es gemein? Ich hab dich, du bist mir ja nicht ins Wort gefallen. Ja, ich hab... Tom, darf ich hier vielleicht mal... Hä? Tom? Ja? Darf ich hier vielleicht mal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter sagen? Okay, aber dann musst du nicht mein cooles Irrtum sagen lassen. Dann lass ich dich dein. Kannst du die vielleicht so auswendig? Nee. Irgendwas mit 92 und. 721 39 22. Wobei du hast recht. 721 39 22. Warte mal, 721 39 32. Jetzt hast du mich völlig durcheinander gebracht. Ich sag nochmal, 721 39 32. Aber ist doch auch klasse, so Terrorstiften, falsche Telefonnummern durchsagen. Finde ich auch okay. Super toll. 721 39 32, der halbautomatische Anrufaufzeichner. Da muss ich mich wirklich korrigieren. Das stimmt. Ist ja kein Beantworter, sondern Aufzeichner. 721 39 32, der halbautomatische Anrufaufzeichner. Da könnt ihr eure Beiträge zu euren eigenen populären Irrtümern auf Band sprechen und wir hören sie uns dann zusammengeschnitten in der nächsten Sendung an. So, Tom war der Name, ja? Ja. Tom. Also, mein Irrtum ist folgendes gewesen. Ich komme aus dem Osten, ne? Und früher so... Oh, ist schon scheiße. Nee, ist eigentlich nicht scheiße, weil sonst wäre mir das Irrtum ja nicht passiert. Und ach so. Ja, dann hat ja mein Leben bereichert letztendlich. Das ist so, dass ich früher halt auch ziemlich, als ich angefangen habe, so Popmusik zu hören und so, war man ja sehr versessen drauf, das auf Kassette aufzunehmen und so. Ne? Und da wurde ich ein richtiger Meister drin. Ich habe dann irgendwann noch so Sendungen genau so gehört, dass ich genau wusste, da läuft bestimmt um die Zeit die Titel und so. Ne? Na jedenfalls, man war ja darauf angewiesen. Ne? Und ich war immer der Meinung, wenn irgendwann mal Westen kommt, dann funktioniert das, dann kann ich immer die Platte, die ich gerade Lust habe, die kann ich kaufen. Ne? Und wenn ich jetzt irgendwas im Radio höre, was einfach klasse ist, was Pop hat, dann kann ich da hingehen und kann mir das kaufen. Ne? Was Pop hat, ist ja eine schöne Formulierung. Na jedenfalls, und mit der Zeit entwickelt man ja auch Spleens und so. Man steht auf Remix, Maxi-Singles und besonders obskure Versionen. Und dann dachte ich, hey, wenn Westen ist, dann kann ich mir auch ständig diese ganzen obskuren Versionen kaufen. Ne? Also dann hast du nicht mehr das, was alle haben, sondern... Die Mauer muss weg, ich will mir obskure Versionen kaufen. So, ne? Na jedenfalls war ich der Meinung, wenn das mal passiert. Ne? Und irgendwann... sprach Gott, dass das passierte. Also auf jeden Fall war die Wende. Und ich hatte mein erstes Westgeld, ne? Und bin halt losgeschossen und sehe auf einmal die ganzen alten Sachen so von früher, so Frankie Goes to Hollywood und na, halt die ganzen 80er-Sachen, so ja. ABC. Und das war dann immer einer der geilsten Momente, wenn ich über einen Flohmarkt bin oder in so einen Second-Hand-Laden reingekommen bin. Und dann bin ich zuerst auf diesen Maxi-Stand zugeschossen und hab geguckt, was die so an alten Maxis so haben, ne? Und dann immer gleich die Kategorien, so Frankie Goes to Hollywood. Und wenn du dann irgendeine Limited Edition von Welcome to the Pleasure Dome mit irgendeinem Mix, der nirgendwo anders drauf ist, kriegst oder so, dann ist das schon geil, ne? Ja. Also dann hat mir das immer so eine Befriedigung verschafft, die dann innerlich mich dann auch immer positiv letztendlich hat tangieren lassen in Bezug auf die Wende. Also dass ich dann halt sage, ja, es war schon klasse, dass das passiert ist. Mal ganz weg von den großen politischen Dingen, die da im Hintergrund stehen, ja, die auch ihre Bedeutung haben. Aber für mich ganz persönlich hat die Wende vor allem gebracht, dass ich halt alte, mich in der Jugend bewegende Songs... aber wo bleibt denn jetzt der Irrtum? Naja, dass ich immer dachte, im Westen kriege ich alles, aber jetzt kam, ja genau, eigentlich bin ich jetzt abgeschweift, im Prinzip der Irrtum ist ja eigentlich der, dass ich dachte, das funktioniert jetzt mit den ganzen neuen Sachen auch, ne? Ja. Und wenn ich dann beispielsweise 2 Jahre zu spät irgendwie irgendein geniales Tricky-Stück finde, was ich unbedingt in mehreren Versionen haben will und ich weiß, das gibt's und dann gehe ich in den Laden, versuche das irgendwie zu kriegen und keiner hat das und das wird nicht nachgepresst oder so, das heißt also, du kriegst das nicht, ne? Wenn das bei WOM einmal ausverkauft ist, ist es halt weg, ne? Ei. Und dann ärgerst du dich total und denkst, scheiß Westen, scheiß Marktwirtschaft. Ich will die Mauer wieder haben, da hätte ich keine Tricky-Probleme. Wenn Nachfrage besteht, dann müssen die halt verdammt nochmal für irgendwie, müssen die halt nochmal eine 100er-Serie rausbringen. Aber so, halt 10 Stück naja, aber so funktioniert das System. So werden natürlich auch Trends gesetzt. Das wird dann irgendwie eben immer alles limitiert und abgezählt ja, und so. Naja, bloß. Und dann war ich ja auch ziemlich enttäuscht. Ich war ja früher, also man fängt ja an, so, man fängt ja klein an, bis man sich dann in die Musikgeschichte hineingearbeitet hat und seine Favoriten ermittelt hat und so irgendwann auch bei anderen Sachen landet, die nicht im Radio laufen, so, ne? Ja. Und ich wurde halt auch gebildet durch die Hitparaden und so und war früher auch eifriger Gucker von Hitparaden und so, ne? Und Chartsendungen und so, weil ich immer total interessiert war. Und dann habe ich festgestellt, dass heute überhaupt nicht mehr so nette Popmusik gemacht wird wie damals. Dass Pop unheimlich kommerzialisiert worden ist. Also dass das so eine perfekte Maschinerie wurde. Zum Beispiel guck dir mal diese Boybands an. Also es gab es ja früher auch. Aber guck dir an, früher gab es halt als einzigste perfekt inszenierte Geschichte, New Kids on the Block. Davor vielleicht Bross, und Bross sind ja noch kläglich gescheitert, aber es hatte irgendwie noch was was Menschliches oder so, ne? Also ja. Es war noch nicht so glatt durchkalkuliert, sonst wäre es nicht gescheitert, ne? Und guck dir die ganz alten Boybands an, Duran Duran, Spandau Ballet, das waren ja auch Boybands, ne? Ja, aber dafür gibt es auf der anderen Seite irgendwie also so massenhaft auch Low-Fi-Kram oder irgendwie so eine andere Independent-Geschichten, die sich natürlich auch enorm ausgebreitet haben. Also wenn, glaube ich, wirklich ein richtig wesentlicher Unterschied zwischen früher und heute ist, dass es heute einfach irgendwie 100-mal so viel Musik gleichzeitig gibt wie vor 20 Jahren. Da konnte man sich immer noch auf die 5 definitiven Bands, die irgendwie klasse sind, einigen und konnte sagen, da gibt es irgendwie noch 3 Obskure und dann kannte einer noch eine andere Obskure dazu. Aber heute ist es unüberschaubar, oder? Das stimmt, ey, das gibt seit 5 Jahren oder so, gibt es unheimlich viele Bereiche, ne? Und gerade zum Beispiel, ich bin ja alter Britpopper sozusagen, ne? Ja. Der jetzt schon in der Tradition von Smith, Morrissey und so, ne? Ja, aber sag mal, da müssen ja die Kings doch aber auch runtergehen wie Öl, oder? Ich war total begeistert von Waterloo Sunset, weil ich habe eine Version, wo Ray Davis zusammen mit Damon Albarn, ganz aktuell von Blur, der Sänger, ja, zusammen eine Version von Waterloo Sunset gespielt haben bei White Room, das läuft auf Channel 4. Mhm. Und das ist halt so eine Sendung, dass die sitzen in so einem weißen Raum und dann laden die halt immer Bands an oder irgendwelche Leute und die spielen dann halt irgendwelche Songs so, ne? Und das ist halt richtig geil, das ist irgendwie so eine Musikinsel in England. Und das ist so eine obskure Rarität, die du da hast. Das ist eine super Rarität. Ich bin auch total stolz auf die Version. Und ich höre aber trotzdem das Original halt auch ganz gerne, weil es ist halt völlig anders. Weil so ganz Akustik und dann auch so, wenn man so die Geschichte von Ray Davis kennt, so ein Typ, der dir dann erzählt von seinen alten Sachen und du merkst auch gar nicht, dass Damon Albarn, also das fügt sich total zusammen. Also es ist eine sehr, sehr klasse Version, ne? Wobei ja zu Blur in diesem Interview, was ich da neulich gelesen habe, doch so ein bisschen distanzierte Meinung hat. Ja, das stimmt, aber... Ja, er sagt da, Blur denkt nicht mehr an großartige Kompositionen, die schreiben 10 Sekunden, sind dann gelangweilt und fangen einen anderen Schnappschuss ein. Naja, aber ist vielleicht auch so die Rache des alten Mannes, des Britpops, so, weil er hat halt irgendwie halt noch nie diesen kommerziellen Erfolg und so abschlachten können wie Oasis oder so. Ja. Und irgendwie ist dann vielleicht ein bisschen sauer, dass die es halt ein bisschen cleverer machen. Ich will auch gar nicht so, oder ich würde gar nicht mich zu der Theorie versteifen, dass die in den 60ern bessere Musik gemacht hätten. Also es passt halt in dem Kontext, ist es vielleicht, wenn du in den 60ern gelebt hast, also dann ist das was Essentielles für dich, weil du es halt in dem Moment erlebst. Und genauso ist es halt mit den Leuten, die jetzt leben, die halt Blur oder aber, auch ein Oasis-Stück. Aber was dann irgendwie doch wieder interessant ist, dass es also einfach so Phänomene gibt oder Sachen, die einfach erstaunlich sind, dass sie in den 60er Jahren schon passiert sind, wo man denkt, dass es heute Leute entdeckt haben oder heute erst eine Sprache gefunden haben oder heute Sachen ausprobiert haben und das haben die vor 30 Jahren, haben die irgendwie teilweise also wirklich irgendwie so eine Sprache entwickelt, die heute immer noch gesprochen wird, also auch im Musikalischen und im Sound, das ist schon großartig. Aber das ist wahrscheinlich diese Wiederholungstheorie, dass alles irgendwie irgendwann immer mal wiederkommt. Na, ich meine das jetzt gar nicht so als Wiederholungstheorie, sondern das sind ja auch so Entdeckungen, die so in der Musik gemacht werden. Dass Leute auf einmal anfangen, irgendwie so fremde Sachen zu samplen oder irgendwie Loops zu machen und so was. Und man dann, hey, das ist irgendwie so eine Entdeckung. Das haben sie jetzt irgendwie in 90 Jahren, haben sie damit angefangen und das geht ja auch nur mit Computer. Und dann haben Leute vor 30 Jahren da gesessen und kleine Bandschnipsel-Themen hintereinander geklebt und auch geloopt und so was. Ja, wo man immer denkt, hey, das kann doch irgendwie nur heute entstanden sein. Also das ist natürlich richtig, ne? Ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Ja? Übrigens kann ich noch eins zu dieser Stasi-Debatte sagen. Ja. Ja, weil ich finde, weiß ich nicht, da missbrauchen halt die Leute das auch ein bisschen, weil letztendlich ist es so, das waren ja Leute, die null Hintergrund hatten, die dir keine... von wem sprichst du jetzt? Na, die zwei Typen da, also die Mädel und der Typ, die dann irgendwie gesagt haben, ja, Stasi-Spitze und so. Was natürlich totaler Quatsch ist, weil in dem Moment, wo sie es halt nur so allgemein sagen, betrifft es dich ja noch nicht. Und die haben ja überhaupt keine Frage gestellt, nichts irgendwie. Die haben ja nicht gesagt, warum hast du in der und der Situation so und so gehandelt? Und nicht irgendwie, also sie haben ja null Fakten gehabt. Ne? Und dann finde ich das schon eher peinlich von den Leuten, also dass die dann, wenn sie sich jetzt hinstellen und versuchen, so eine Diskussion aus der rauszuleiern mit Fakten und so, dann wäre das halt, hätte es auch noch was gebracht oder dann wäre es halt irgendwie besser gewesen. Ne? Und da wollte ich halt sagen, fand ich schon ganz gut, dass du die irgendwie, also dass du hast dich drauf eingelassen, aber letztendlich haben die den Ball nicht gegriffen, den du ihnen zugeworfen hast. Und dann hast du sie aber auch gnadenlos abgewürgt. Also heißt nicht abgewürgt, sondern einfach hast dann auch gesagt, okay, hier stellst du jetzt die Spielregeln auf, so, ne? Und das fand ich halt total klasse. Okay, vielen Dank für deinen Anruf, ja? Okay, ciao. Tschüss, dann kommt jetzt hier nochmal ein wichtiger Irrtum von mir. Wieder so eine alte 60s-Band, wo ich immer dachte, na, das ist doch der klassische Hendrix-Titel. Denkst du, ist nicht Hendrix, sind die Trucks. Geiler Song, geiler Sound. Ach, da hat sich jetzt ja auch ein nicht ganz so schmächtiger Jungenkörper im Radiostudio im Takt der Musik gewogen. Gewogen nicht? Gewiegt. Die Trucks. So, immer noch populäre Irrtümer. Die Telefonnummer hier ist 7481110, die habe ich überhaupt gar nicht angesagt heute, glaube ich, oder fast gar nicht. Und die Nummer vom halbautomatischen Anrufaufzeichner ist 7219932, ebenfalls in Potsdam. 7219932, da habt ihr die Möglichkeit, eure persönlichen Irrtumsfavoriten auf Band zu sprechen. Das wird dann super nett und schön und hochinteressant und artifiziell zusammengeschnitten. Und wir hören es uns dann, können es uns dann gemeinsam in der nächsten Sendung anhören. Also wer jetzt zum Beispiel hier direkt anrufen würde, um nur den Rekorder zu betätigen, um sich selber mal im Radio zu hören, der sollte lieber beim halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen. Da hat er dann Zeit, kann sich in der nächsten Woche ganz entspannt hinsetzen und warten, dass er in einer nett zusammengeschnittenen Version sich selber dann hören kann. 7219932, der halbautomatische Anrufbeantworter. Hallo, wer bist denn du da? Hi Jürgen. Daniel schon wieder. Höre ich dich diesmal besser? Tag Daniel. Ich weiß nicht, ob du mich besser hörst. Ich höre dich gut. Heute höre ich dich gut. Schön, freut mich ja. Ist dein Itze Zoni besser? Ja? Was sagst du? Du warst doch der mit Itze Zoni, wa? Mit dem Telefon? Nee? Yeah, I love you. I love you. It's a shit. Also letztendlich ist Radio. Also ich weiß auch nicht, wie macht man sowas? It's a shit ist aber auch eine gute Ansprache. Nee, so hört man nicht. Besser hätte das Radio laufen lassen. Ach so, ja, aber das geht ja. Ansonsten wisst ihr, ich bin ein alter Rückkopplungsfan. Nur irgendwie künstlerisch wertvoll müssen die Rückkopplungen sein. Ja, schon, ne? So, David, bist du denn auch jemand, der von einem markanten Irrtum gezeichnet war? Ja, zum Bleistift. Wie viele Leute meinst du, hören so uns im Moment? Weiß ich nicht, halt keine Ahnung. So ganz grob, so. Das wird eine fünfstellige Zahl sein, denke ich mal. Aha. Gut. Schon gut, wa? Wenn das Geld wäre, wenn jeder Hörer eine Mark wäre, dann würde es mir gut gehen. Und tut's nicht? Nee, ich glaube nicht, ja. Oh Mann, du. Ich weiß es nicht. Ja, also ich weiß das nicht, ja. So rum. Aha. Das glaube ich, jeder Hörer vielleicht mal 10 Pfennig ist auch schon so hochgegriffen. Aha. Ein Pfennig. So wenig wert ist ein Hörer. Ja, eben. Mal, wenn du aus der Perspektive siehst, würdest du dich mit einem Pfennig taxieren? Nee, oder? Ich dich auch nicht. Ich würde dich doch glatt, sagen wir mal, auf 10 Mark schätzen. Ich sag dir gleich meine Kontonummer durch. Mach mal. Nee, aber tatsächlich, also das ist auch was meine Liebe zu dir ja durchaus, also gerade dieses, also wie du dich dem stellst, diesen fürchterlichen Shit, der darüber kommt, laufen, ne? Also, was Ach, kommt da nicht laufend Shit rüber. In aller Regel sind das doch eher nette Sendungen, also nette Anrufer. Ja. Ja. Ich habe schon so lange nicht mehr zugehört. Ach so. Ja. Ja, naja, ich höre ja Dienstag ja nie. David, es geht um persönliche Irrtümer. Was haben wir da was parat? Ja, geht's. Ne? Also eigentlich ist das zum Beispiel ein total hübscher Irrtum für dich. Oder also eigentlich total sympathisch oder was weiß ich, also dass tatsächlich ausnahmsweise mal nicht drum geht, ne, weil du ja, also habe ich schon öfter erlebt, ich weiß auch nicht, zum Beispiel habe ich jetzt nicht die Pausentaste, jetzt habe ich sie gelöst. Ach so, du zeichnest dich auf? Ja, meine Süße hat das so gerne, also wenn Ach so. Ich immer ich gewinne so gerne manchmal was im Radio, ne? Ja. Gelegentlich war ich da wohl auch zu hören im Radio und das hat sie wohl auch gehört, als ich da gewonnen habe und so. Und seitdem fragt sie jedes Mal, warst du zu hören? Hast du so eine New York-Reise gewonnen? Nö, just ein Fahrrad für 1000 Mark. Ach, das ist ja auch nicht schlecht. Ja, hier bei Fritz? Ja. Nee. Was? Bei Fritz? Nee. Nee? Bei Kiss. Naja, meinetwegen. Ja, ne? Ja. Und überhaupt. Und bei Berliner Rundfunk schon mal so eine Lama-Decke gewonnen? Nee, sag mal, wo gibt's denn das? Du weißt nicht, ob es da Lama-Decken gibt, aber. Es gibt ja irgendwie so Bücher, wo man Zwangsversteigerungen irgendwie gewinnen kann. Ne? Was? Was? Da gewinnt man eine Zwangsversteigerung? Nee, dann ist auf einmal steht der Typ mit dem Kuckuck in der Tür, klebt da überall ruf, dann kommen Zähne bieten und dann hast du 300 Mark und deine Wohnung ist weg. Nee, aber so Immobilien und so Geschichten, ne? Ach so. So Dachrohlinge und so Sachen. Dachrohlinge, was will man mit Dachrohlingen? Ja, ausbauen, ne? Und Baugenehmigung überhaupt. Ach so, ja. Aber so Irrtümer, dass man lange Zeit was ganz Falsches geglaubt hat und dann auf einmal feststellt, Mensch, Wild Thing, ist ja doch ja kein Hendrix-Song. Was? So was hast du nicht, ist kein Hendrix-Song. Wild Thing. Nicht. Ja, ich hab's eben gespielt von Trucks. Und von denen ist es auch. Mann, David, du bist ein bisschen verwirrt. Ja, doch. Also, ich muss dich so enttäuschen, ich hab keine Fahrräder hier. Ja, klar, also, Wärst du denn dann mit dem ollen Passat zufrieden? Hast du eine Schwalbe? Nee. Sie möchte gern sowas widerfahren, mal irgendwas. Ach so, ne, das wird aber auch nicht verlost. Das musst du, glaube ich, selber kaufen. Klar, um Lose. Ich habe hier als Lose schon gemacht. Die auf so einer Zwangsversteigerung. Also, ja, wo das bewegliche Habe von so einem Ostloser versteigert wird. Oh, traurig, du. Hui, also Jürgen hat mich ja gefreut, auf jeden Fall mal so wenigstens. Irgendwie mit mir gesprochen zu haben, ist schon klar. Genau. Du musst aber, wenn du die Kassette jetzt deiner Freundin vorspielst, solltest du vielleicht doch vorher ansagen, dass es nicht gerade deine allerstärksten 4 Minuten waren, die du da hattest. Weißt du, sie liegt drüben. Ja? Ja. Dann ist sie nicht... Ach so, sie schlummert. Ja. Ach so, und dadurch, dass sie quasi... Weil du vorher schon irgendwie nicht gerade so starke Minuten hattest. Ja, richtig. Ja, also dann ist es irgendwie nur die logische Fortsetzung. Ja, ne? Logisch nicht unbedingt. Gut, aber, dann ist schon wieder, das wird sie dann vielleicht versöhnen. Ja, hat nicht nur versagt, bei mir versagt der David, sondern auch im Radio hat er die von ihm erwartete Leistung nicht gebracht. Ist eben ein Mensch. Ja, und sag mal, wie weit reicht denn so ein Satellit? Also wie weit kann man uns denn hören? Europaweit, Nordafrika. Echt? Mongolei, ich weiß jetzt nicht, ob auf die Jurten da, die schwanken ja dann im Wind, die Satelliten, die Jurten-Satelliten. Ansonsten Mongolei? Was? Mongolei. Ja, was ja noch so ein Irrtum war von mir, also wo ich ja echt also abgefahren bin, wenn ich dich gehört habe, als ich so nach Berlin kam vor ein paar Jahren, so dass solche Sachen, gerade wenn du sowas bringst, also gerade die, weiß nicht, wenn ich dich höre, oder Lutz Bertram zum Beispiel damals oder so, dass dann eigentlich sich was bewegt, dass dann was funktioniert, dass es vorwärts geht, ändert oder dass eigentlich das jedem doch total hell leuchten muss und der das überall verbreiten oder so. Ne? Und das ist vielleicht ein bisschen Irrtum. Und was bleibt? 3 Stunden warme Luft jeden Dienstag auf 102,6, jedenfalls in Berlin. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Ja, ich dir auch. Mach's weiter gut. Ne? Tschüss. Ciao. So, dann spielen wir jetzt hier noch ein bisschen, weil jetzt habe ich mich auch voll verliebt in die Kings, dann spielen wir jetzt noch, das ist auch ein ganz großer Song, Dead End Street, ist wirklich auch so ein bisschen Loser-mäßig. Wir sind eben zweite Klasse und sitzen eher in der 4. Reihe. Dead End Street von Kings und dann kommen die Nachrichten von mir, ihr lesen großartig. Aber eine schicke Posaune da bei den Kings, oder? Wenn ich das richtig identifiziert habe. 0 Uhr und 32. Kurzinfo. Polizeieinsatz. Die Sitzblockade von rund 4000 Atomkraftgegnern an einer Castor-Verladestation in Dannenberg wird nach Angaben der Polizei in der Nacht geräumt. Die Demonstranten blockierten die Ausfahrt aus der Verladestation, von der morgen 6 Castor-Behälter mit Atommüll auf Tiefladern in das Zwischenlager Gorleben fahren sollen. Für den Transport werde voraussichtlich das Tageslicht abgewartet, sagte ein Polizeisprecher. Erklärung. Albaniens Staatspräsident Berisha hat am Abend versichert, dass die Regierung auch während des Ausnahmezustandes die in der Verfassung geschützten Grundrechte und die internationalen Verpflichtungen des Landes achten wird. Oh, das ist jetzt ein Kommentar von mir. Berisha ist ja auch so eine tolle Figur. Der war der Leibarzt von Albaniens Stalin Enver Hoxha und spricht heute dann immer von den roten Banden, die das ganze Land ins Unglück stürzen. Er werde, sagt er, weiter dafür sorgen, dass die Durchsetzung der mit dem Ausnahmezustand zusammenhängenden Gesetze so wenig Auswirkungen auf die Grundrechte und Freiheiten haben werde wie möglich. Verpflichtung. Argentinien will die Suche nach Vermögen jüdischer Holocaust-Opfer unterstützen. Innenminister Koroc kündigte die Öffnung der Zentralbankarchive an, um die internationalen Ermittlungen zu erleichtern. Fachleute gehen davon aus, dass über 300 Kontoverbindungen im Land existieren, über die die Nazis während des Zweiten Weltkrieges jüdische Gelder gewaschen haben. Bürokratie. Die Stadt Potsdam will eine russische Familie ins afrikanische Bürgerkriegsland Zaire oder in den Kongo abschieben. Das geht aus einem Schreiben der Ausländerbehörde hervor, das heute bekannt wurde. Sport. Fußball. Im UEFA-Pokal spielten Schalke und Valencia 2:0. Eishockey. In der Meisterrunde spielten Rosenheim gegen Eisbären Berlin 3:6 und die Berlin Capitals gegen Kassel 1:4. Wetter. In der Nacht meist klar, 1 bis minus 3 Grad, am Tag heiter bis wolkig, Höchstwerte 12 bis 17 Grad. Oh, jetzt muss ich... Das war ein Fritz-Kurz-Info mit Jürgen Kuttner. Vielen Dank, Jürgen. Ja, bitte, gerne geschehen. Jetzt muss ich hier langsam den Regler runterziehen und muss versuchen... Oh, jetzt sind wir nicht langsam runtergezogen. Und muss jetzt versuchen, mich hier darauf zu einigen, auf welcher Seite denn jetzt, sagen wir mal, die irgendein genialer Trailer, irgendeine Präsentation ist. Sagen wir mal Seite 5. Dann müsste das hier sein. Kino. Radio. Planetarium. Fritz empfiehlt Hörspielkino unterm Sternenhimmel. Surft durch das grenzenlose Universum des Hörspiels mit besten Produktionen der ARD. Das ist Science-Fiction-Wahnsinn, Wasserleichen-Krimi, Fantasy, Satire und mehr. Hörspielkino unterm Sternenhimmel. Vom 7. bis zum 22. März jeweils freitags und samstags 20 Uhr im Planetarium am Insulaner in Berlin-Schöneberg. Alles weitere im ORB-Videotext, Tafel 519 oder telefonisch unter 0331 für Potsdam 71 0020. Hörspielkino unterm Sternenhimmel. Ein intergalaktisches Ereignis vom Hörverlag. Die mit die Bücher für die Ohren. Und Fritz, das König unter die Radios. So, jetzt müssen wir noch ungefähr klarstellen, in welcher Sendung wir jetzt sind. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Dann würde ich gerne darauf hinweisen, dass der halbautomatische Anrufbeantworter die Anrufaufzeichner die Telefonnummer 721 39 32 hat. 721 39 32 und würde gerne die folgende Musik ankündigen. Auch wieder ein bisschen älterer Britpop, auch eher legendär oder obskur, Martin Newells Cleaners from Venus mit dem tollen Song I Was a Teenage Idiot Dancer. Hey kids, pin back your ears, I am about to confirm your fears. I was a teenage idiot dancer for years and years and they told me I... Bionic Britpop Saga. And salute the rag which they call a flag, but I never do. Oh, oh. Downset, Disraeli gears, friends of the family reduced to tears. I was a teenage idiot dancer for years and years, and my teacher said that he was a rebel when he was young. 'Cause he used to stay up till very late eating chewing gum. Oh, looks a bit like one of those college dancers you used to know. Don't blame Prince Peter Kropotkin, just blame my dad. He and nuclear madness helped make me mad. Cleaners from Venus. Hi, wer bist denn du? Hallo, hier ist Annette. Tag, Annette. Persönliche Irrtümer sind das Thema heute. Na, mich würde erstmal brennend interessieren, wie du zu deinem Urteil kommst, ob jemand debil ist oder nicht. Habe ich jetzt nicht so, sagen wir mal, rational darlegbare Kategorien. Wenn ich den Eindruck habe, dass jemand debil ist, dann würde ich ihn gerne als debil bezeichnen. Wenn ich den Eindruck habe, dass jemand witzig ist, dann würde ich ihn gerne als witzig bezeichnen. Oder dass ich es jetzt irgendwie definieren könnte und sagen, er müsste jetzt 12 Kriterien erfüllen, also oder 5, 12 Kriterien, 10 erfüllen und dann würde ich sagen, dass er witzig ist. Hm. Aber sagen wir mal so, Leute, die rumrotzen und dann aber überhaupt ja nicht weiter wissen und von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, da bin ich immer relativ leicht geneigt, die dann als debil zu bezeichnen. Hm. Ja? Ja. Ist die Frage beantwortet? Ja, die Frage ist beantwortet. Und zum Thema kann ich sagen, dass Irrtum von mir war, dass Johnny heute da ist. Ein Soundgun macht. Dass er was macht? Na, Soundgun. Pumpgun? Soundgarden. Ach so. Naja, nee, der ist jetzt 2 Wochen nicht da. Ach so. Ja, das ist jetzt aber nicht das, was ich mir jetzt unter so eine Art Irrtum vorgestellt hätte. Nee, das war mir ganz klar, aber ich dachte, dass du... Wolltest das du sagen, ich werde Johnny weitererzählen, dass er vermisst wurde? Das würde ihn sicher sehr freuen. Ja, ja? Das kannst du machen. Sag ihm, wie war der Name nochmal? Annette. Sag ich, Annette hat dich vermisst. Mhm. Und dann wird er dastehen und strahlen wie ein Pfannkuchen und rote Ohren kriegen. Ja. Und fragen, war sie nett, die Annette? Und dann wird er sagen, ja doch, die war ja nett. Und dann wird er sich in den Hintern beißen, dass er nicht da war. Okay. Vielen Dank für deinen Anruf. Herzlichen Glückwunsch noch zum Fritz-Geburtstag, wa? Ah ja, danke. Tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Herr Icke? Ja. Ey, ich bin der Großmeister. Kuttner? Ja. Also ich wollte erstmal, ich meine hier mit Stasi und so, das ist ja jetzt abgelaufen, wa? Ja, erstmal. Okay, also ich meine, das ist sowieso alles Quatsch, was die ja quatschen. Vor allem der eine Sack am Anfang. Oh, warte mal, ist rückkoppelt, glaube ich, gerade etwas. Ja, den Eindruck habe ich allerdings auch. So, ich glaube, jetzt rückkoppelt. Ich habe ungünstigerweise meine Kopfhörer ziemlich laut gehabt, aber was soll ich dir schaden verursacht? Krieg ja Geld für. Wofür kriegst du Geld? Fürs Ohren kaputt machen? Nee, also das wird alles pauschal, wird das alles bezahlt. Achso, für ein Dezibel mehr kaputt? Ja, gibt's auch nicht mehr Geld. Nee, gibt's nicht mehr Geld. Nee, das ist ja ganz pauschal. Ach, das ist schade. Nein, was ich sagen wollte, ne? Ja, also Thema hast du schon mitgekriegt. Ja, so. Weil das klingt ja jetzt doch eher nach Selbstinszenierung. Wenn jemand anfängt und sagt, ich bin der Großmeister, könntest du uns mal klar machen, wovon du der Großmeister bist? Nee, kann ich nicht. Hast du ungefähre Vorstellung, wo der Begriff Großmeister kommt? Ich bin 16, ich weiß sowas noch nicht. Ja, aber da muss man doch nicht mit so einem Worten prahlen. Das ist ja jetzt keine Entschuldigung. Du kannst doch nicht sagen, ich bin der Großmeister, aber du darfst es mir nicht übel nehmen, ich bin ein bisschen doof im Kopf. Mit den Wörtern kann ich doch umgehen. Mensch. Muss man wissen, was das heißt. Wobei, bietet sich schon an, dass man von den Worten, die man so hier braucht, dass man weiß, was das heißt. Ich meine, man kann ja auch immer so Sachen wegmauscheln, aber wenn man sich selber als irgendwas bezeichnet, sollte man da vielleicht ungefähr eine Vorstellung haben. Vielleicht bedeutet Großmeister einfach eingebildetes, schwachsinniges Arschloch. Hast du dir das mal überlegt? Wäre doch schrecklich, oder? Nee. Nee? Das ist gut. Na, dann kannst du doch gleich sagen. Naja, ich weiß ja nicht genau, was das bedeutet. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob ich eins bin, ne? Ich meine, anzunehmen ist es schon. Ich meine, wer ist nicht? Ich würde sagen, vorstellbar wert, oder? Dass ich eins bin? Ja, vorstellbar wert erstmal, hm? Ja, weil er mich nicht kennt schon. Und wenn man mich kennt, dann ist es Gewissheit. Dann ist es Sicherheit. Gut. Naja, ich kenne dich ja nicht. Ich nehme es einfach mal so an. Ja, das kannst du sehr gut annehmen. Gibt es denn so ein Irrtum, dem du lange verfallen warst? Ja, also, weißt, ich habe so bis zu meinem 15. Lebensjahr gedacht, dass ich eigentlich ein Mann bin. Hab dann aber festgestellt, also das war jetzt vor ungefähr ein Jahr und 3 Monate oder so, dass ich doch eine Frau bin. Das ist krass, wa? Ich nehme an, dass du dich jetzt auch für witzig hältst? Hm? Ich nehme an, dass du dich jetzt für einen witzigen Beitrag hältst. Findest du es nicht witzig? Scheiße, ey, da wollte ich immer witzig sein. Ja, du merkst, ich liege echt hier völlig flach irgendwie. Dachte, Mann, oh Mann, da hat er dem ganzen Gespräch aber eine völlig unerwartete Wendung gegeben. Damit hätte ich ja jetzt nicht gerechnet. Da bin ich ja doch überrascht. Da muss ich, kann ich mich ja nur durch Lachen, durch lautes Lachen befreien. Finde ich jetzt ein bisschen schade von dir. Ja, ach Mann. Hallo? Bin ich gerade? Dabei war ich. Kinder, wollt ihr euch nicht, wollt ihr euch nicht miteinander? In der Leitung, Kuttner? Halt, wollt ihr euch nicht miteinander unterhalten? Ich glaube, da gibt es weniger so Verständnisbarrieren. Hallo, wer ist da? Hallo? Okay, unterhaltet euch mal. Vielen Dank für den Anruf. Tschüss. Mann, oh Mann, oh Mann, die müssen doch nicht anrufen. Die können sich doch da hinsetzen, können, sagen wir mal, noch einen Schluck Fanta trinken oder noch einen Schluck Coca in die Fanta rin machen, dass es ein ganz aufregendes Mischgetränk wird und sich dann miteinander unterhalten und Spaß haben. Tag, wer bist du? Hallo, hier ist Carsten. Hi, Carsten. Sei gegrüßt. Ja, zu den Vorreden sage ich jetzt auch nicht weiter. Machst eine extra Sendung zu. Ich wollte auch eine Geschichte erzählen. Ja. Und zwar trug sich die, oder fängt die an in grauer Vorzeit. So als Kleinkind, Badewanne, also Schauplatz Badewanne. Und kennst du so Badeschwamm? Gab es so einen Badeschwamm und der hatte die Form von einem, von so einem Wasserpferdchen. Ja. Und da hat meine Großmutter immer den Zeigefinger in das Maul von diesem Pferdchen reingemacht und ich habe dann so zugebissen quasi, ja, in diesem Schwamm. Und der Finger war immer total dick und rot. Ihrer? Ja, der war total dick und rot. Und da haben die mir echt, sowohl mein Vater als auch meine Großmutter, immer eingeredet, dieser Finger wird deswegen dick und rot, weil ich da mal reinbeiße. Mit diesem Pferdchen da, mit diesem Seepferdchen, Schwammseepferdchen. Und das habe ich mir auch, das habe ich auch mal geglaubt. Und bis ich dann irgendwie anfing, selber nachzudenken. Und bis du dann 18 wurdest und dein Vater zu dir gesagt hat, Junge, du wirst jetzt langsam erwachsen, komm mal her, ich muss dich mal ein bisschen aufklären über bestimmte Sachen. viel später. Viel später? Ehrlich? Nee. Letzte Woche. Ich muss jetzt nochmal dazu erklären. Ich habe dann irgendwann angefangen, darüber nachzudenken, was es denn, also ich meine, mir war schon klar, dass der irgendwie nicht so ohne weiteres dann dick wird und rot wird. Ja. Und dann habe ich irgendwann, als ich dann anfing, frei zu denken, habe ich mir überlegt, da muss irgendeine Allergie haben. Eine Allergie gegen irgendeinen Stoff, der in diesem Schaummaterial da drin ist. Ich meine, es gibt ja nun Allergien gegen alles Mögliche. Da dachte ich mir, hast du bestimmt eine Allergie gegen dieses Zeug. Und das war meine Erklärung. Bis letzte Woche. Und? Letzte Woche? Letzte Woche bei der Familiengeburtstag meinte mein Vater, dass natürlich meine Oma schon immer einen dicken roten Zeug hat. Und daraufhin hat den Finger meiner Großmutter angeguckt. Tatsächlich hat sie schon immer einen dicken roten Zeigefinger. Trotzdem, du seit 10 Jahren mit dem Schaumgummi-Seepferdchen nicht mehr reingebissen hast. Trotzdem. Und ich war total baff. Und die ganze Familie hat über mich gelacht. Das war. Und nimmst du so eine quasi jetzt Lügengeschichte, in der dich deine Eltern da gewogen haben, nimmst du das jetzt eher als Bereicherung deines Lebens und deiner Kindheit oder siehst du das doch als einen gewissen Verrat an? Naja, im Großen und Ganzen ist schon Verrat, bis auf so ein paar Minuten, wo ich es da mal darstellen kann, wie heute Abend. Das ist dann noch nicht angesehen, aber darüber hinaus. Eieiei, und wie lebt es sich mit so einer Verräterfamilie? Ja, wie alt bist du jetzt? Na, jetzt bin ich 23. Ja, bis im Alter von 23 in dem Glauben lässt, dass Schaumgummi-Seepferdbisse dicke rote Finger verursachen können? Ja, das war ja nicht das Einzige. Was haben die denn noch mit dir veranstaltet? Oh Mann, da muss ich jetzt aber ganz fürsorglich hier alle meine psychologischen Fähigkeiten... Ja, stimmt. Also wird mir jetzt erst klar, dass Jens das wahrscheinlich eine total abgekaterte Sache war. Naja, gut. Also eine Sache war noch, meine Tante, die hat mir mal erklärt, dass die Autobahnbrücke, also auf dieser Autobahnbrücke, die übers Dorf, wo meine Verwandtschaft wohnt, führt, dass die Autos, die darüber fahren, immer ohne Leute drin sind. Dass die immer unten sind. Und ich nehme an, jetzt letzte Woche beim Familiengeburtstag kam ich entsprechend nochmal auf die Autobahnbrücke. Nee, okay, da habe ich keine Erklärung für gefunden. Ich meine, weil gegen leere Autos gibt es keine Allergie. Ja. Also da bin ich mir jetzt selber ein bisschen drauf gekommen. Ich meine, aber zum Anfang habe ich echt geglaubt, also eine ganze Weile. Und habe immer auf die Autos geguckt, die waren so weit weg und so weit oben auf dieser Brücke. Man sah immer gar nicht, ob da jemand drin saß. Die scheint ja aber doch relativ fit zu sein, deine Familie. Die sehen ja so aus, wie wenn sie, sagen wir mal, besonders clever Eier verstecken könnten zu Ostern. Also das oben rein, auf jeden Fall. Also das, vielleicht hängt das unmittelbar miteinander zusammen, genau. Ja, und 1. April ist wahrscheinlich immer ein Familienfest bei euch. Und der arme Junge geht mit einer Konservendose hinten an der Hose angebunden in die Schule. Der 1. April fängt immer früh um 4 an, ja, ja. Eieiei. Das war die Geschichte eigentlich. Eigentlich ist es ja tragisch, weil es scheint ja irgendwie Serientäter zu sein in meiner Familie. Ja, wenn du jetzt mal Kinder hast, hast du dir schon ein paar Geschichten ausgedacht? Na, ich führe so ein Buch so ein bisschen und ja. Hast du schon Kinder? Nee, Nee, Gott bewahre. Nee, aber schreibst schon an tollen Geschichten, die du dir oft hörst. Klar, was macht die Kinder dazu jetzt? Klar, sowas muss weitergeführt werden. Sowas ist Familientradition. Hey, ich weiß nicht, ob es auch so Seepferdchen gibt, weil die habe ich heute gar nicht mehr gesehen. So. Also heute ist so Naturschwamm und da kann sie auch keine Form mehr machen. Die müssen da rund sein. Und du denkst jetzt, bevor du nicht ein Seepferdchen-Schwamm hast, kannst du keine Kinder zeugen. Nee, funktioniert ja dann nicht, was? Carsten, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, bitte, bitte. Tschüss. Hallo. Ja, hallo, ich bin Dani. Als vorhin die Anruferin von diesem Leberwurstzeug erzählt hat, ist mir eine Geschichte eingefallen. Das war ein Mann, oder? Was? Das war ein Mann, war, oder? Nee, das war eine Frau. War eine Frau, richtig. Ja, oder? Ja, das ist aber ja jetzt. Jedenfalls hatte ich einen Freund, der der festen Überzeugung war, wenn man viel Leberwurst isst, würde man Leberflecken bekommen. Ach, ehrlich? Ja. Und die nächste Frage, die sich mir dann praktisch anbot, war, ob in Blutorangen Blut drin wäre. Aber dann hat er mich nicht mehr so ernst genommen. Ach so, aber mit der Leberwurst hat er schon irgendwie fest geglaubt. Ja, also ich habe meinen Vater gefragt, der war Arzt. Und mein Vater hat ihm erzählt, dass es ihm nicht so ist, aber er meinte dann, mein Vater wollte ihn verarschen. Naja. Und aber so andere Sorten hat er jetzt irgendwie schadlos hier, also oder ohne so ein tiefes Misstrauen, dass man irgendwie eine Teewurst und dann muss man als Teeträger arbeiten oder und so weiter. Nee, aber also er aß auch aus diesem Grunde keine Leberwurst. Ja. Aber ich glaube, in Leberwurst ist auch gar keine Leber drin, oder? Naja, so bis auf ein paar war es, also nee, wir haben uns ja vorhin darauf geeinigt, dass sie zu 80% dann doch aus Sägemehl besteht und der Rest dann vielleicht ein bisschen Leber doch noch dabei ist, oder? Na klar. Nee, das wollte ich bloß erzählen. Sag mal, so eine Irrtümer bei anderen zu entdecken ist ja leicht. Gibt's nicht sowas bei dir selbst auch? Naja, ich habe nachgedacht, aber mir ist so nichts eingefallen. Du bist ganz treu, redlich und aufgeklärt aufgewachsen. Naja, also so eine Geschichte wie der Mann vorhin. Aber sag mal, wenn man einen Arzt als Vater hat, ja? Dann können doch, sagen wir mal, so eine Gesundheitsdrohungen oder so eine Gesundheitserziehung, die kommt doch wahrscheinlich auch nicht aus ohne üble Lügengeschichten. Nee, na, mein Vater, also mich bloß irgendwie davon abhalten, mich umzubringen. Also nicht, dass ich den Plan hätte, aber er erzählt dann immer so von Leuten, die versucht haben, sich umzubringen, so die vom Hochhaus gesprungen sind und so. Oder er zeigt uns Bilder von Leuten, die sich vor die U-Bahn geworfen haben, um uns zu zeigen, wie man dann aussieht, wie man dann endet, wie qualvoll das ist und so. Eieiei. Ja, oder wenn man... Das sind aber schon Momente, wo du bedauerst, dass man sich seine Eltern nicht aussuchen kann, oder? Ja, klar. Aber es ist schon oft ganz spannend. So. Aber da sollte man doch eigentlich den Ehrgeiz entwickeln, doch den perfekten Selbstmord. Naja, den perfekten Selbstmord. Also ich würde mich jedenfalls nicht vor der U-Bahn werfen oder vom Haus springen. Das ist dann, ich meine, wenn man abgesprungen ist und sich dann überlegt, man möchte vielleicht doch nicht mal sterben, ist dann schlecht. Ja, dann hat man irgendwie nicht mehr viel Zeit, sich nur was einfallen zu lassen. Ja. Eine gute Ausrede. Nee, na, er erzählt dann noch immer von Arbeit und so. Also ich bin immer ganz froh, dass ich die Fremdwörter nicht so ganz verstehe. Aber wenn er so von irgendwelchen eitrigen Geschwüren redet oder von Verbrennung und so, das ist schon recht eklig. Als Ergänzung dazu ist meine Mutter noch Zahnärztin. Also. Ei, wird man da nicht doch ein bisschen misstrauisch seinem Vater gegenüber? Naja, doch. Und ich meine, man sieht ja auch, man liest auch so viel in der Zeitung und Akte X und so. Nee, also nee. Er wollte mich auch davon abbringen, Organspender zu werden. Da war ich dann schon ein bisschen misstrauisch. Aber. Warum denn? Abbringen. Nee, er meinte, ja, das soll ich mir überlegen. Und wenn ich 18 bin, kann ich dann Organspender werden. Aber so lange sollte ich dann warten. Also ich bin jetzt auch einer. Und du hast aber schon, wann hast du denn den Vorsatz gefasst, deine Organe zu spenden? Ja, mit 16. Aha, aber das ist dann doch irgendwie eher dem medizinischen Hintergrund deiner Familie geschuldet. Nö, ich dachte, wenn ich schon sterbe, dann soll wenigstens jemand davon profitieren. Wenn es jetzt wirklich irgendwie die Familie wäre, dann hättest du dich auch als Zahnspenderin eintragen müssen, um der Mutter. Als Zahnspender. Das wäre eine Idee. Als Reflex auf die Mutter. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Ja, tschüssi, schönen Abend. Wie hast du dann rausgekriegt? Ach, das hast du mit dem Blut, das Blut in den Orangen ist, hast du deinem Freund nur versucht einzureden? Nee, ich dachte zuerst, es wäre ein Scherz von ihm. Deshalb habe ich dann gedacht, naja, ne? Aber es war kein Scherz. Wobei, da hättest du ja deinen Vater als Autorität zitieren können. Ne? Da hat zwei, drei lateinische Vokabeln untergebracht und dann hätte der junge Freund doch geglaubt, dass da Blut drin ist. Naja, er wollte ja auch Arzt werden. Ja. Und die faulen Stellen an Blutorangen heißen dann immer Bluterguss. Ja, das wäre dann ganz gut mit einer Blutspende, oder? Ja, richtig. Ja, okay. Danke für den Anruf. Tschüss. Hallo. Hallo? Ja. Hallo. Wer ist denn da? Wer bist denn du? Ja, ich bin Doris. Ja, und Tag, Doris. Ich muss ganz laut anbrüllen, weil ich dich kaum hören kann. Ach so, ich höre dich aber ganz gut. Ach, kannst du nochmal wiederholen? Doris? Ja? Ich glaube, das wird kein Gespräch hier. Ey, ich rufe von Israel aus an. Von Israel aus? Ja, ich habe gedacht, ich mache dir eine Freude. Doris, da machst du mir aber eine Freude. Du bist, glaube ich, die allerweiteste Anruferin bisher überhaupt in der Sendung. Kannst du ja sehen. Was machst du denn in Israel? Einen Tauchkurs? Nee, eine Konzertreise. Eine Konzertreise? Was denn für eine Konzertreise? Oh, das ist eine ehemalige Kammermusikgruppe von meiner Schule und ich bin aber nicht mehr in der Schule und ich spiele da trotzdem noch mit. Und was für ein Instrument spielst du? Eigentlich Geiger, aber extra für die Reise habe ich Viola gelernt. Ach, das ist ja toll. No? Kannst ja. du sehen. Und wie ist so in Israel? Wie lange seid ihr schon da? Oh, im Moment ist es ziemlich kalt. Ich stehe hier schon seit 2 Stunden mitten auf der Straße an der Telefonzelle und ja. Wie alt bist du? Doris, wie alt bist denn du? Ich bin 19. Du bist 19. Und da machst du jetzt quasi so eine Musiktournee durch Israel. Richtig. Wie viele Konzerte oder wie viele Auftrittsorte habt ihr da? Oh Gott, jetzt sind es noch 4, glaube ich. Ja, aber hörst du jetzt nur klassische Musik oder hörst du auch so Rockmusik? Ich höre auch Rockmusik. Du hörst auch Rockmusik. Ist denn das Gefühl als Kammermusikerin, hat man da auch so ein bisschen Rock'n'Roll-Feeling? Eher nicht, wa, oder? Ja, doch, wir spielen auch Jazz, also so ein bisschen sowas. Ja. Zum Beispiel haben wir jetzt im Programm haben wir 2 Stücken aus Cats mit dabei und naja, ich habe auch nicht gerade so hardcore Rock'n'Roll. Ja. Aber sag mal, dass so Fans an der Garderobentür stehen und vielleicht mit Blumen werfen oder so? Naja, du, meine Telefonkarte ist gleich alle, das Geld, das rennt hier nur so durch. Ach, Doris. Was ich noch fragen wollte, ich wollte was mitbringen aus Israel. Ja, was denn? Ich frage mich nicht, wie ich auf die... Ja, was denn? Ja, ich habe so ein lustiges Instrument gesehen, das würde dir bestimmt gefallen. Ah ja, schön. Ja? Ja, und du wolltest jetzt was fragen. Ja, na, das war's. Ach so. Ich ruf dich nächste Woche nochmal an, ja? Ja, Doris, vielen Dank für deinen Anruf. Grüß Israel schön. Ja? Tschüss. Tschüss, schlaf schön. Ja, wie spät ist denn da jetzt? Ach, zu Ende. Mann, oh Mann, Anruf aus Israel. Ich wäre verrückt oder ich wäre größenwahnsinnig. Muss ich mir noch überlegen. Ach, dann ist größenwahnsinnig wahrscheinlich doch besser. Was machen wir jetzt? Die Zeit ist ja fast rum. Schnell noch einen Anrufer. Hallo? Hallo. Wer bist du? Guten Tag, hier ist der Ralf. Tag, Ralf. Ich habe gerade die vor der aus Israel dran war, ne? Ja. Die ja angeblich noch nie in einem Irrtum aufgelegen ist. Ja, sag bloß, du bist ja Vater? Nee, aber... Sie ist einem Irrtum auferlegen. Welchem ganz denn? Aktuell. Na, der Typ mit der Leberwurst war natürlich ein Er und keine Sie. Ja, das war jetzt aber eher so eine Art Schusseligkeitsirrtum. Das war aber nicht so ein wirklicher... Das saß so richtig tief im Herzen bei ihr, hatte ich den Eindruck. Ach Gott. Doch, wirklich. Ja. Und du selber, hast du dann mal so längere Zeit in so einer Verblendungsidee gelebt? Naja, dass Frauen und Männer gleich intelligent seien, habe ich mal lange Zeit geglaubt. Von dem Glauben bist du ab. Wie steht jetzt die Waage in deiner Sicht? Du bist ja selber eher... Hast du schon mal Frauen beim Einparken zugeguckt? Eieiei, das hören jetzt viele Frauen nicht gerne, glaube ich. Ja, sie wissen ja nicht, wo ich wohne. Ist Einparken eine Intelligenzfrage? Ich denke, es hat so ein bisschen was. Es ist so eine Kombination zwischen Feinmotorik und Köpfchen, ja. Naja, hast du schon mal versucht, einen Faden durch so ein Nadelöhr durchzukriegen? Ja, kein Problem. Oh, jetzt haut aber einer auf die braune Masse. Nein, da geht's nämlich wieder los. Frauen machen das mit Hingucken und üben das und trainieren das, bis sie das freihändig schaffen. Ein intelligenter Mann, der nimmt diese Hilfsdinger, die es gibt, diese feinen Drahtteile, fingert die durch und hat damit ruckzuck jeden Faden in jedem Nadelöhr. Aber dass man solche Fallen halten. Und beim Einparken hast du 4 vom ADAC, die dich einwinken, oder wie? Naja, ich meine, wenn man gewisse Autos fährt, dann haben die zum Beispiel so Abstandsmelder vorne hinten drin, dann kommt man eigentlich ohne Probleme rein. Ah ja, reine Intelligenzfrage, ich merke schon. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Alles klar. Tschüss. Kinder, die Sendung ist, glaube ich, tendenziell, würde ich mal sagen, eher zu Ende. Ist 3-1 und ich habe jetzt hier noch einen tollen Kings-Song, der genau 3 Minuten dauert, sodass wir zack über die magische 1-Uhr-Grenze hinwegschreiten werden und ihr dann fröhlich dem Nightflight frönen könnt. Ich verabschiede mich. Nächsten Dienstag gibt's wieder einen Sprechfunk um 22 Uhr hier. Ja, das ist, glaube ich, richtig gesagt. Tschüss, hier kommen nochmal die Kings mit Death of a Clown. Ach, vielleicht wieder ein Song für mich. Weiß ich. Ach, der ist ja so traurig. Dabei bin ich gar nicht so traurig. Kann aber auch traurig sein. So, Moment. Ist nicht mal schön. Irgendwie richtig selber durcheinander gekommen. Ich muss doch, kann doch jetzt erst Tschüss sagen. So, tschüss, jetzt ist genau 1 Uhr. Ich verabschiede mich wie immer mit Schubert. Gute Nacht und jetzt geht's gleich weiter mit dem Night Flight mit MC Lücke. Viel Spaß. Tschüss. Jetzt aber Musik. Das ist nichts gegen den ollen Schubert. Das ist einfach mal der Titel der neuen Aeronauten-CD. Jetzt Musik. Herzlich willkommen zu Night Flight, sagt MC Lücke. Los geht's mit Eddie und mir. Nee, Eddie und ich, so heißt der Eröffnungstrack.